Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe 215. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dennis. Ja, servus, hallo. Der Basti. Und der Mann, der mit unserem neuen Cheftrainer gerne eine Wohngemeinschaft gründen würde, der Marvin. Mit dem nicht. Mit dem nicht. Ach, sind wir da auch noch wählerisch, was das angeht? Auf jeden Fall. Ja. Hallo, der triezt mich wahrscheinlich um 7 Uhr morgens raus, ja, und dann muss ich wahrscheinlich Kaffee kochen oder sonst was. Naja, gut. Na, 7 Uhr nicht. Nachher nochmal drüber. 7 Uhr nicht, 5.30 Uhr, glaube ich, eher. Ja, wahrscheinlich. 7 Uhr ist ja normale Zeit hier, ja, bei euch. Naja. Also ich würde da merkt mal, man schon, dass ich Student bin. Genau, ich würde mal behaupten, dass der irgendwie dann morgens mit seinem Bruder erstmal noch so eine Box-Session oder irgendwas macht und dann darfst du wahrscheinlich als Sparringspartner da herhalten oder irgendwie sowas. Gut. Gut, aber wir weichen ein bisschen vom Thema ab. Wo ist denn unser Fahrplan? Da ist unser Fahrplan. Genau, bevor wir uns gleich über dieses wunderbare, grazile Spiel gegen Ingolstadt unterhalten, und die Folgen dessen und alles Möglichen. So ein paar Meta-Informationen zu Beginn. Erstmal vielen Dank an unseren Hörer Niklas, der ein wunderbares Bild gebastelt hat mit zwei wunderbaren Stewardessen nach unserem Aufruf oder meinem Aufruf von letzter Woche. Wer dieses Bild sehen möchte, kann entweder jetzt, wenn er das hört, kurz Pause drücken und auf unsere Seite eintracht-podcast.de gehen oder auf unseren Twitter-Account. Und wenn ihr sowieso schon auf unserer Seite seid, dann schaut doch mal unter eintracht-podcast.de/Umfrage nach. Da haben wir eine kleine Umfrage gemacht. Wir wollen so ein bisschen mehr wissen, wer diese verrückten Hörer, die Bilder da draußen machen, denn so genau sind. Ja, so viel zu dem Thema Meta. Und dann lasst uns doch mal über dieses Ingolstadt-Spiel vom Wochenende reden. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht, wenn ich mir die erste Halbzeit nicht angeguckt habe, sondern nur die zweite, weil das, glaube ich, wirklich die bessere war von den 90 Minuten, oder? Ja, obwohl die ersten paar Minuten bis zu dem sagenumwobenen Handspiel von Abraham fand ich es gar nicht so schlecht. Auch die anschließende Chance dann war nicht schlecht, aber danach haben wir wieder Spielen eingestellt, wie auch immer. Das, warum das in den Köpfen ist, oh Gott, wir haben ein Tor gefangen, wir müssen jetzt aufhören, Fußball zu spielen, keine Ahnung. Aber bis dahin fand ich es, eigentlich war es gar nicht so schlecht. Die Motivation hat gestimmt. Ja, was da Abraham geritten hat, sind wir uns auch einig, dass das leider ein deutlicher Handelfmeter war. Oder wie seht ihr das? Grauenvoll. Ja, das ist halt genau das Problem gewesen. Ne? Du spielst hier gegen einen sehr eng stehenden Gegner, der sowieso eigentlich kaum Lücken lässt. Und dann gehst du schon in der 8. Minute in Rückstand. Das ist eigentlich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt. Für mich war das auch in der ersten Halbzeit insgesamt einfach viel zu wenig. Viel zu wenig, was die Eintracht nach vorne angeboten hat. Auch von den Außen kam einfach viel zu wenig. Ein Husti und auch ein Seferovic. Auch Seferovic war an diesem Tag wieder, und das kann man eigentlich über die komplette Distanz von 90 Minuten sagen, also nicht mehr, bei weitem nicht mehr der er mal war. Und das hast du einfach gemerkt. Und das hat im Endeffekt hinten und vorne nicht funktioniert. Aber dass wir halt dieses Gegentor, diesen Handelfmeter bekommen, ist halt in der gegenwärtigen Situation auch einfach unglaublich frustrierend gewesen. Man hätte die Chance gehabt, frühzeitig wieder den Gleichstand herzustellen. Das hat man dann versäumt. Und dann war es eigentlich ein Spiel. Ja, ich will jetzt nicht schon die zweite Halbzeit nach vorwegnehmen, wo man hätte fast froh sein können, dass es immerhin einen Punkt gab. Ja. Aber gerade gegen Gegner, wo du zu Hause sagst, musst du auf jeden Fall gewinnen, irgendwie schwierig. Ja, wobei wir uns ja, glaube ich, alle wirklich einig waren, dass Ingolstadt jetzt auch nicht, auch wenn du gewinnen musst, halt wirklich kein einfacher Gegner ist. In jeglicher Verfassung, aber in unserer halt speziell schon nicht. Ja. Ja. Ja. Da waren noch genug Chancen da, ja. Also ja, da sind wir jetzt halt schon wirklich mitten in der zweiten Halbzeit, aber da war mindestens ein Ding, wo ich sage, also den jetzt vorbeizuschießen ist halt wirklich auch schwerer, als das Ding jetzt irgendwie da ins Netz zu machen. Ja. Musst du sogar, ja. Was ich im Endeffekt vermisst habe, war, dass du dir viel zu wenig Standardsituationen erarbeitet hast. Also was mich, das sind Sachen, die müssen eigentlich, gerade wenn es gegen den Abstieg geht, eigentlich müssen die öfter kommen. Da musst du mehr probieren, da musst du mehr gefährlich so ans Tor kommen und musst einfach versuchen, durch Standardsituationen hier die ein oder andere zwingende Chance sich zu erarbeiten. Und das hat mir eigentlich an dem Tag durchaus gefehlt. Weil wenn du merkst, okay, wir können vom Spielerischen raus eigentlich nicht viel machen, dann muss ich wenigstens sehen, dass ich irgendwie ans Tor komme, dass ich durch Standards und ich habe doch einen Stendera und ich habe auch einen Huschti. Da ist viel zu wenig. Und da muss ich doch ansetzen, wenn ich das aus dem Spielerischen gar nicht schaffe, wie du ganz deutlich siehst bei der Eintracht gegenwärtig, dass es überhaupt nicht möglich ist, dass wir eine Offensivakzente über die Außen setzen, dann muss ich es dadurch machen. Und da hat mir einiges gefehlt bei der Eintracht. Wobei ich es überhaupt positiv bewerten finde, dass er Waldschmidt dann gebracht hat. Ich meine, er scheint ja Stendera auch, ich weiß nicht, aus welchem Grund ausgewechselt haben, weil er ja, glaube ich, verletzt war, oder? Ja, ja. Ich glaube, er war verletzt, ja. Ja, das war ja quasi das, weswegen er jetzt ja auch nicht an den Trainings teilnimmt. Also da halt dann auch einen Waldschmidt zu bringen, fand ich halt auch schon eigentlich eine gute Geschichte. Ja? Ich meine, er hätte da ja auch irgendwie Medojevic, wen auch immer, bringen können an der Stelle, ja. Ja, weil das ist ja, das hätte mich jetzt auch nicht gewundert, bei einem nur 1-0 Rückstand noch irgendwie Ergebnis halten. Ja, also von daher. Schon wieder Hasebe. Aus dem Dreck ziehen. Ja, die Karren aus dem Feuer und die Kohlen aus dem Dreck ziehen, wie das halt so ist. Ja. Ja, genau. Ja. Oh. Ja, Ja. aber gerade, sorry, wenn ich dich jetzt einhake, aber gerade dieses dreckige Spiel, das kann doch in, das kann doch irgendwie noch möglich sein, weißt du? Dass du dann versuchst, okay, wir haben Elfmeter gegen uns zugesprochen bekommen, dann muss ich vielleicht auch mal versuchen, ähnliche Situationen einfach mal zu erzwingen, weißt du? Weil nur so funktioniert das hier aktuell. Du merkst doch hier, Husti läuft rum wie Falschgeld, ja? Und ehrlich gesagt waren Schneiderer in der ersten Halbzeit auch richtig schlecht, ja? Ja, Seferovic ja, sowieso, ja. da fragst du dich, was, ob der überhaupt noch Geld bekommt für diesen Scheiß, den er da macht, ja? Fabian war eigentlich für mich fast der Einzige, der hier mit Normalform in der Offensivabteilung da rumgelaufen ist, wo ich sagen muss, Respekt, dass gerade der uns da versucht, noch positive Akzente zu setzen, ja. Aber da musst du halt das irgendwie probieren, weißt du, und es geht hier gegen den Abstieg und dann ist es dann für mich auch egal. Guck dir an, wie die Darmstädter spielen. Die spielen beschissenen Fußball, ja, der unansehnlich ist, teil. Ja, genau, und auch teilweise sogar unfair in einer gewissen Art und Weise. Nichts gegen die Darmstädter, aber das ist halt in einer gewissen Weise natürlich, wenn du dich an die Spiele erinnerst gegen die Eintracht, wo halt viel über Zeitspiel gemacht wird und so weiter. Aber wir müssen jetzt auch versuchen, dass wir unangenehm werden, dass wir wirklich unangenehm werden, weil nur so bleibst du dann am Ende des Tages in dieser Liga. Das auf jeden Fall. Nee, Basti, du erst nochmal, ja? Ich wollte nur nochmal einhaken zu der Sache. Einmal, wir hatten natürlich das Pech mit dem Elfmeter und aber an der anderen Situation natürlich Glück gehabt. Zambrano, ich hatte das in der Zusammenfassung vorhin nochmal gesehen gehabt, dieses Foul-Ellenbogen, das hätte ja in der 30. Minute hätte es auch rot sein können. Ging halt überhaupt nicht, muss man sagen. Gut, dass er es nicht so bewertet hat. Sonst wäre das Spiel wahrscheinlich nicht mal mehr mit einem Punkt am Ende ausgegangen. Andererseits muss ich auch sagen, ja, es war definitiv grauenvoll, was wir da auch insbesondere in der ersten Halbzeit gesehen haben. Ich fand, in der zweiten Halbzeit war es tatsächlich einigermaßen akzeptabel. Ein wirkliches Konzept. Marvin, du hast auch völlig recht. Wenn du da wirklich schlau bist, holst du einfach noch ein bisschen mehr raus. Insbesondere in wirklich gefährlichen Situationen, gefährliche Freistöße und so weiter. Obwohl, ob wir daraus was machen, weiß ich auch nicht. Du hattest Fabian angesprochen, Marvin, finde ich auch, hat ein einigermaßen gutes Spiel noch gemacht, aber das ja schon die letzten Wochen immer. Also ich weiß noch, alle Spiele vorher haben wir immer gesagt, oh je, was war das wieder nach vorne? Aber naja, Fabian war noch ein Lichtblick, Fabian war noch ein Lichtblick. Finde ich super, muss auf jeden Fall drauf aufgebaut werden. Nur ich verstehe nicht, warum es insbesondere jetzt auch die letzten Wochen nicht funktioniert hat, die anderen Spieler aus ihrem Formtief zu holen. Und da frage ich mich natürlich, was ist da los? Ne? Also ich kann es mir immer noch nicht erklären. Du, auch Stendera wirklich erste Halbzeit zum Kotzen schlecht. Also auch Kralar, die Situation nach dem Elfmeter war Pech. Hat er eigentlich ganz gut noch aufs Tor gebracht, aber gut, hättest du auch mal ein Tor machen können. Aber die anderen Spieler, es war wirklich, es ist einfach nur zum Kotzen, dass wenn vorne natürlich nur ein Spieler seine einigermaßen Form abruft, kann das eigentlich niemals funktionieren. Und ich hoffe natürlich, dass das jetzt unter neuer Führung irgendwie besser wird. Nur ich weiß nicht so ganz, wir haben ja gesehen, die zweite Halbzeit war ja schon gar nicht so, dass auf einmal ging ein bisschen mehr, die hatten alle wieder Lust. Darauf muss man aufbauen, finde ich. Also Also darauf muss auch angepackt werden. Lust fand ich jetzt nicht. Ich glaube, die haben einfach nur in der Halbzeit einen gehörigen Arschtritt bekommen und mussten dann halt auch ein bisschen mehr ran. Und bei Fabian stellt sich für mich halt immer die Frage, wie lange macht er das noch? Also irgendwann kommt ja zwangsläufig der Tag, wo er dann in diesen gleichen Trott halt auch reinfällt und dann haben wir gar keinen mehr. Ich hätte es eigentlich schon viel früher erwartet. Also. Also ich muss auch sagen, mir hat in gewisser Weise auch ein bisschen der Einsatz gefehlt. Also das letzte Hingehen zum Ball, da muss ich sagen, kann ich ja auch in Hasebe nicht irgendwie komplett in Schutz nehmen, der für mich da auch nicht gut war, der zu wenig aggressiv an gewisse Dinge rangegangen ist, ja. Also da waren von vielen Seiten auch nur Chipka. Das war an dem Tag halt wieder echt nix. Nix war das. Überhaupt nix. Bis auf Radetzky, einigermaßen Rehgesel und Fabian ist hier keiner. Ja, gut, okay, Russ hat das Tor gemacht, deswegen wird er entschuldigt. Aber hat Nee, sonst deswegen keiner. wird er nicht entschuldigt. Also Aber ist keiner an sein Normalniveau gekommen. Überhaupt keiner. Und das ist einfach erbärmlich, dass dann zum Glück in der zweiten Halbzeit Waldschmidt reinkam. Das war ein absoluter Lichtblick für die zweite Halbzeit. Mit ihm ist da irgendwie Schwung reingekommen. ja. Und wenn wir uns darauf aufbauen müssen, dass ein 20-Jähriger hier reingegangen ist, dann ist es halt auch schon weit gediegen bei der Eintracht. Naja, das hatten wir ja. Ja, oder mit Stendera vorher war das auch das Gleiche, wo dann der 13, der 13, ja, wie ich schon sagen, nee, der 19, So schlimm sind wo dann der 19-Jährige da den Ton angeben muss und die Mannschaft irgendwie motivieren muss. Also, das ist ja genau das Gleiche. Und über wen ich mich am meisten noch irgendwie aufgeregt hat, war Hasebe. Den er ja jetzt mal ausnahmsweise mal nicht als Rechtsverteidiger, sondern halt auf der Sechserposition gebracht hat. Aber, boah, was hat der mich aufgeregt, ey? Der Junge macht ein schlechtes Spiel um das andere. Es ist Ja, nicht ja. zu fassen. Ja, aber es scheint Also, das ist. auch von den Ja. Verantwortlichen halt keiner zu sehen. Also ich habe, wie gesagt, jetzt ja nur die zweite Halbzeit gesehen, aber in den ersten 5 Minuten, wie viele Bannannahmen und Verluste direkt daraus resultiert sind, das war bei jedem Mal, das muss doch irgendjemandem mal auffallen. Wie grauenvoll alternativlos der Rest sein muss, wenn du den Spieler immer wieder bringst, die wirklich hier, du siehst ja anscheinend, wenn wir sind ja nicht dabei, ne? Wir sehen ja nicht, was die im Training bringen, aber wenn das noch das Beste ist, was die im Training bringen, entweder können es dann nicht aufs Spiel zurück, aufs Spielfeld bringen oder wie auch immer, aber das ist wirklich hier einfach nur zum Kotzen. Also das kannst du ja wirklich teilweise, wie ihr sagt, Hasebe, eine Form, die ist einfach nur, oh Gott, der braucht mal 5 Wochen Pause, damit er mal ein bisschen wieder auf die Bank oder bis sie gucken kann. Aber ich weiß nicht, anscheinend scheinen alle anderen Spieler, die wir zur Verfügung haben, nicht geeignet zu sein, um so eine Position zu ersetzen. Ja, aber Und anscheinend da weder verstehe ich nicht. spielerisch noch mental in der Lage. Ich meine, wenn die Spieler, die da auf dem Platz stehen, schon diese mit der besten Einstellung und der höchsten Motivation, was ist dann hier bitte mit einem Ben Hatira und Co. los? Fürchterlich, ja. Ich verstehe es wirklich nicht, ja. Sorry. Ein bisschen. Ja. Ach, der, lass uns doch nicht über den reden, das macht euch schon wieder wütend. Merkt man fast gar nicht. Wenn wir schon gerade beim Ranten über Eintracht TV sind, ich habe mir heute mal wieder versucht, auf einem Rechner, auf dem aus Gründen einfach kein Flash installiert ist, diese Videos anzugucken. In was für einem Jahr leben wir, dass wir immer noch Videos in so einem blöden Flash-Dingens da machen müssen? Hat denen das denn niemand erklärt? Was bin ich froh, dass ich da kein Geld mehr für zahle? Ja, am Anfang mal, als diese 18 Monate für hier Testing waren, aber das ist ja, also da kann ich mir auch YouTube-Content angucken, der ist wertvoller. Ja, das ist richtig. Und auch selbst das 1:1 wäre unter normalen Umständen kein absoluter Beinbruch gewesen. Und ich denke auch nicht, dass das 1:1 im Endeffekt dazu geführt hat, dass du jetzt hier den Trainer, also jetzt nur aufgrund dieser Ergebnisse entlässt. Aber du hast ihm jetzt nochmal diese Chance gegeben, dass der Umschwung da stattfindet. Und das ist nicht passiert. Du hast auch keine Veränderung zum Positiven gesehen. Deswegen gab es ja jetzt den Wechsel. Aber du musst halt einfach sehen, es wird halt immer enger, ne? Und auch gerade die Ergebnisse, die jetzt am Wochenende wieder da waren, da gab es so einige, die nicht unbedingt für uns gespielt haben. Und jetzt wirst du halt irgendwo, ja, ich will mal sagen, einfach alternativlos. Und die Eintracht muss jetzt sehen, trotz der Tatsache, dass wirklich viele verletzt sind und so weiter und so fort, du hast immer noch, wie Basti das richtig gesagt hat, eine akzeptable Mannschaft und musst jetzt einfach wirklich das Kämpfen anfangen. Ja, das ist unglaublich. Ja. Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Ja. Würde ich gar nicht so zustimmen, aber wollen wir jetzt schon zu dem Trainerthema kommen oder wollen wir uns jetzt noch irgendwie über was anderes auslassen? Trotzdem kann der Punkt noch Gold wert sein am Ende. Also hoffen wir mal, dass wir. Ja. Oh, naja. Ein paar Euro in die Kasse hier. wird gezahlt, wird gezahlt. Aber der Punkt ist halt auch nur an der Stelle was wert, weil wir halt auch wieder Glück hatten, dass die anderen halt auch quasi nicht gepunktet haben. Ja, Hoffenheim verloren, Hannover verloren, gut, das ist ja zu erwarten. Darmstadt-Augsburg nur unentschieden. Wenn das nicht so gewesen wäre, hätte uns der Punkt halt auch nichts gebracht. Ja, gut, also aber selbst Darmstadt hat immerhin einen Punkt geholt in Mainz, ja. Und also ganz ehrlich, das ist etwas, was wir erstmal machen müssen, ja. Und auch, dass Augsburg einen Punkt gegen Leverkusen holt, ist auch nicht selbstverständlich. Und dass Bremen, und das ist ja genau das Ding, und hier haben wir ein ganz, ganz, ganz, ganz, ganz großes Problem, dass Bremen in dieser aktuellen Verfassung mit einem 4:1, natürlich ist es Hannover, natürlich ist es eine Mannschaft, die kurz vor dem Abstieg steht, aber hier ein Ausrufezeichen setzt. Und das ist genau das, was ja uns in den letzten Wochen gefehlt hat. Wir haben keinerlei Ausrufezeichen gesetzt. Wir haben eher Hilferufe gesendet. Wir haben eigentlich eher auf diesem Platz, da hast du eigentlich hättest du nicht nur Tumbleweeds erkennen können, sondern lauter Rauchzeichen von irgendwelchen Eintracht-Indianern, die irgendwie da um Hilfe bitten. Und was die Bremer da momentan machen, mit einem spielerisch maximal mittelmäßigen Kader, das ist eine ganz andere Liga und da müssen wir hinkommen. Ja, die haben halt einen Pizarro. Aber also, selbst das... Der Kerl kann 300 Jahre alt werden und trifft noch. Ja, am Ende ist es die Kombination aus vielem, ja, aber... Ja. Technisch und er ist eiskalt, das stimmt schon. Pizarro verwertet halt manche Dinge, wo wir hier manchmal vor dem freien Tor fast stehen und es daneben machen. Mit einem Pizarro kann das sicherlich anders sein, aber ich unterstütze auch hier Basti und Marvin auch dabei mit... Der Kampf stimmt, die Einstellung stimmt. Das ist einfach das, was uns hoffentlich jetzt die nächsten Spiele ein bisschen mehr wieder zu Gesicht steht und nicht dieses, oh Gott, wir liegen 1-0 hinten, oh mein Gott, wir können überhaupt nichts mehr reißen, komm, wir können gleich aufhören, Fußball zu spielen, wie wir es halt die letzten Spiele hatten. Ne? Ich würde gerne noch mal kurz ein Thema einwerfen, weil mir das gerade so einfällt zu dem Thema Trainer und warum Leute auf der Bank sitzen, so ein bisschen aufbauen auf das, was Basti gerade eben gesagt hat, dass Fee selbst ja gesagt hat, dass er quasi die Spieler nicht mehr versteht. Im Vorcheck-Podcast mit dem Rückblick auf den vergangenen Spieltag war auch so ein bisschen bezogen auf dieses Spitzenspiel Dortmund gegen Bayern halt auch so kurz die Diskussion um zukünftige Trainergenerationen und da waren sich auch alle der Meinung, das würde ich halt auch mitgehen, dass einfach auch diese Trainergenerationen, Fee und Co. einfach mit diesen jungen Spielern nichts anfangen können. Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen ein Ben Hatira, ein Regesel, ein Gacinovic auf der Bank sitzen. Nicht, weil die eine schlechte Stimmung haben oder einen schlechten Einsatz haben, sondern einfach, weil der Trainer nicht versteht, was die von dir wollen. Aber das ist mir zu kurz gedacht. Also das ist natürlich ein Ansatz. Aber grundsätzlich ist es ja nicht verkehrt. Aber wenn ich ein Trainer bin, der das Selbstverständnis hat, heute im aktuellen Geschäft noch Fuß fassen zu wollen, dann muss ich mir das halt auch antrainieren, auch wenn man sich nicht antrainieren kann, aber da muss ich auch versuchen, wie ein 60-jähriger Lehrer, versuchen, die Jugend zu verstehen. Also du, das ist auch ein Lernprozess, das ist ein Entwicklungsprozess. Natürlich, genau, das Heinke schafft es, es gibt auch andere ältere Trainer, die das immer wieder schaffen und die heute immer noch erfolgreich sind, also dann schiebe ich das, also ich glaube, man kann das nicht pauschalisieren, ich glaube, da muss man wirklich auch die Lernwilligkeit von Trainern hinterfragen und das kann natürlich durchaus sein, dass ein Fee nicht dementsprechend bereit ist, genauso wie es anscheinend ja auch ein Schaf nicht war, zu sagen, ich nehme mich der jungen Generation an, ich gucke, was die machen, sondern wie viele Leute das in unserem Umfeld ja auch in gesamtgesellschaftlichen Umfeld machen, das ist alles scheiße. Das ist genauso wie Leute, die heute sagen, ja, YouTube, die ganzen YouTube-Stars, das ist alles per se Kacke. So, das kann ich sagen, aber ich müsste mich vielleicht auch mal ein bisschen damit auseinandersetzen, warum es diese Entwicklung gibt, warum es eine Jugendkultur gibt, die sowas toll findet. Nur dann kann ich sie verstehen, wenn ich mich damit auseinandersetze. Und das ist das Zwingende, was ich einem Profi-Trainer eigentlich anheimstelle, dass er sich mit der Jugend auseinandersetzt. Ja? Weil ich kann sie in einer gewissen Weise erst dann formen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es ist, was du schon letztens gemacht hast, muss ich sagen, das war ein sehr respektabler Move. Das hat mir sehr gut gefallen, dass du, ohne dich jetzt hier lobpulen zu wollen, fand ich das ganz gut, dass du irgendwie so, mach's gut, Armin Fee, also bei allem Respekt dann nochmal so einen Abgesang und positiven hier per Twitter geschrieben hast, weil im Endeffekt muss man es auch genauso sehen. Die letzte Amtszeit war bitter, die hat vieles eingerissen, hat vieles kaputt gemacht von dem positiven Bild, was wir eigentlich bis zu dem Zeitpunkt von ihm hatten. Aber man muss auch immer Respekt vor der Persönlichkeit haben und wie du auch schon mal letztens gemeint hast, naja, mit Armin Fee könnte man bestimmt ganz gut ein Bierchen trinken. Aber für den Eintracht-Job ist es halt jetzt nicht mehr so, wie es hätte sein sollen. Besser wäre es gewesen, es wäre überhaupt nicht passiert, aber wir kennen ja das Sprichwort, hätte Fahrradkette bringt uns auch nicht weiter. Wir müssen jetzt mit dem leben, wie es ist. Woher weißt du das alles? Okay. Ja, alles gut. Nee, du sollst einfach weitermachen. Nein, aber du hast ja völlig recht, Basti. Ja, die Frage ist halt, warum kriegt der 25 Spieltagesmaul nicht auf, als der möchte gern Leader und jetzt nach der ganzen Ära versucht er da was, weiß ich. Ich kann es auch nur damit begründen, wie du sagst, er hat ein bisschen Angst, dass jetzt nichts mehr geht, die spielerischen Defizite aufgedeckt werden, der Trainer nicht ganz so blind ist und blindes Vertrauen in ihn hat. Weil man muss ja wirklich sagen, warum? Man sieht doch, es sind doch mindestens 15 Spiele gewesen, die wirklich sowas von grauenvoll gelaufen sind. Warum kriegt er das Maul nicht auf? Warum fuckt er da die Mannschaft oder sagt hier, ah scheiße, und wir müssen gucken und eventuell auch am Trainer mal Kritik leisten, wenn auch, aber da kam ja gar nichts. Und jetzt der Quatsch ist wirklich so richtige. Ja, wie ihr sagt, es ist charakterschwach, es zeigt, dass er einfach ein komischer Kauz ist und ja, ich denke, damit können wir es auch belassen, aber mal schauen, was das jetzt noch gibt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Marco Russ demnächst nicht in Eintracht-Podcast kommt, wenn ich das hier so höre. Das würde ich in der Tat gerne erleben, wie das stattfindet. Bevor Marco Russ in den Eintracht-Podcast kommt, begrüßen wir jetzt mal noch den, muss ich gerade durchrechnen, 5. Teilnehmer am heutigen Abend. Ich bin vielleicht nicht mehr so ganz rechenfähig. Wenn alles gut klappt, dann müsste jetzt der Etienne von den Rocket Beans noch mit in der Leitung sein. Hallo. Ah, da ist er, hervorragend. Hi, Etienne, ja. Hallo. Hallo, Arsch. Wunderbar. Gude, ein Gruß in die Heimat. Schön, dass es geklappt hat, mein Lieber. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Es ist mir eine Ehre und tatsächlich habe ich mich ja selber ein bisschen eingeladen, weil mir so viel auf der Seele brannte, dass ich, und ich bin ja hier im Exil in Hamburg und da fehlt es mir manchmal so ein bisschen an Gleichgesinnten. Und ja, schön, dass es geklappt hat. Ich glaube, Gleichgesinnte findest du hier mehr als genug. Möchtest du in Bastis Rant über unseren Zweitkapitän Marco Russ mit einsteigen? Oh, ich muss gestehen, ich bin eben gerade zur Tür rein. Ich habe leider jetzt nicht gehört, was Basti genau gesagt hat. Aber wahrscheinlich bezieht es sich so ein bisschen auch darauf, dass er jetzt irgendwie, also ich habe nur die letzten Sätze mitgekriegt, dass er jetzt Stellung bezieht und man sich so ein bisschen fragt, warum hat nicht früher mal jemand was gesagt? War das so der Tenor? Ja. Genau, ja. Hat er denn irgendwas Neues heute von sich gegeben oder bezieht sich das noch? Ja, bei dieser Sache, ich fand das ja eh schon eine merkwürdige Aussage zu sagen, nur Armin Fee kann uns retten, da hatte ich schon so ein bisschen Angst, weil man erhofft sich ja durch so einen Trainerwechsel dann natürlich einen neuen Schwung und wenn dann aber tatsächlich der Trainer einfach so aus, so quasi ja nicht, sage ich mal, begrüßt wird, sondern man nur denkt, okay, jetzt haben sie unseren Liebling weggenommen, dann macht einem das schon direkt wieder Angst, wenn man sowas hört, aber... Ja. Das war in der Tat schon reichlich bedenklich. Ich habe dann aber auch gedacht, naja gut, okay, vielleicht war das nur aus dem Zusammenhang gerissen. Vielleicht hat er gesagt, ja, nur Armin Fee und jeder andere Trainer könnte uns eventuell vielleicht den Klassenerhalt sichern. Das würde dann eher Sinn machen. Das wäre dann so typisch Marco Russ, ja. Vielleicht wurde die Aussage aus dem Zusammenhang gerissen. Aber gut, jetzt muss er damit leben und jetzt haben wir ja plötzlich ja wirklich einen neuen Trainer, ne? Ja, jetzt haben wir einen neuen Trainer. Und ich meine, eine Sache noch zu Marco Russ. Ich finde es eben ein bisschen bedenklich, dass er so fürs Team spricht. Ich meine, ich kann da natürlich nicht reingucken, ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass nicht jeder im Team das jetzt so sieht. Also ich meine, klar, Marco Russ war gesetzt, trotz teilweise grottiger Leistungen. Auch ein Alex Meyer wurde damals von Armin Fee zum Captain gemacht. Also alle, die unter Armin Fee irgendwie auch profitiert haben, die finden es natürlich blöd. Aber da gibt es ja eine ganze Riege an Spielern, ich würde mal sagen fast der halbe Kader, der überhaupt nicht mehr zum Zug kann. Die, wieso sollten die was jetzt dagegen haben, eine neue Chance zu kriegen? Also, ne? Mhm. Ja, wobei, das kann man natürlich dem Russ nicht vorwerfen, ne? Das muss man. Nee. Das muss man dem Trainer vorwerfen. Ich meine, ich finde beim Russ schon, dass er einer ist, der Einsatz zeigt und zumindest so ein bisschen sowas wie Kampfgeist und Willen ausstrahlt, dass er an Abraham und Zambrano da nicht vorbeikommt, ist dann halt das Problem. Und da hat sich dann wahrscheinlich fehlgedacht, einen von der Sorte Kampfsau brauche ich aber halt auch. Aber ja. Naja. Das ist auch vollkommen okay. Er spielt ja im Rahmen seiner Möglichkeiten, ne? Die sind halt, das ist auch vollkommen akzeptabel und wenigstens, wie du richtig gesagt hast, zeigt der Einsatz. Nur das, ich meine, das ist ja natürlich nur ein Rad in dieser Zahnkette von vielen Dingen, die da bei der Eintracht halt nicht optimal sind. Aber wenn du keinen anderen hast, der dementsprechend das defensive Mittelfeld so beleben kann, dann stellt der Rust da und macht halt sein Ding, ne? Aber ich muss auch wirklich sagen, in der letzten Zeit hat mir vieles von seiner Wortwahl halt nicht so ganz gepasst, zuletzt dann halt, wir schaffen es nur mit Fee, da schießt er sich halt auch selbst irgendwo ins Bein. Mhm. Und ja. Das wäre schön, auch mal ein bisschen Tempo reinbringen, weil dieses Tempodefizit ist so grauenvoll. Ja. Naja. Ja. Ja. Das ist ja, der finde ich auch, das ist ja teilweise das Schlimme gewesen, auch an den Spielen jetzt fast die, weiß ich nicht, mehr als die halbe Saison, war ja auch diese Basics, die teilweise wirklich gefehlt haben. Keiner erwartet ja, uns wird ja als Fans immer unterstellt, wir erwarten immer so viel. Das stimmt ja überhaupt nicht. Unsere Erwartungshaltung ist extrem niedrig, aber dass wir erwarten, dass, weiß ich nicht, Spieler sich freilaufen und anbieten oder bei einem Konter nicht irgendwie so lässig dahin traben oder sich zusammenreißen, wenn es irgendwie um was geht. Also ich finde, das sind Erwartungen, die sind jetzt nicht zu viel verlangt, dass die von einer Profimannschaft umgesetzt werden und erst recht von so einem Kader. Also Und das ist aber auch genau der Punkt. Und da muss ich sagen, da ärgert mich dann auch die teilweise, wie soll ich sagen, so Leute, die sich einmal im Monat mit der Eintracht beschäftigen, maximal. Und wenn ich dann höre, ja, der Armin Fee ist an den Erwartungen gescheitert. Leute, ernsthaft? Ja, als wir Eintracht-Fans, ja, ganz ehrlich, das... Ja. Ich erwarte, dass jemand, der 90 Minuten oder 90 plus Minuten auf dem Platz steht, wenigstens versucht, den Ball hinterher zu hechten, dass er mal eine Grätsche anbringt und dass ich wenigstens Kampf sehe. Ich will doch gar nicht die Stückchen und so, und die Kunststückchen und so weiter. Das weiß ich, dass es in der gegenwärtigen Situation durchaus diffizil ist, auch wenn die Leute mit der Abstiegssituation belastet sind. Das kann ich alles nachvollziehen. Aber man kann erwarten, dass hier einer 90 Minuten oder so lange in die Beine tragen, einfach Gas gibt. Und das ist nicht an der Erwartungshaltung gescheitert, sondern da fehlt das Mindeste. Und das Lustige ist ja, dass gerade, also auch im Stadion, die Fans, die supporten die Mannschaft ja schon fast zu viel. Also da haben sich ja schon viele gewünscht, wann pfeifen sie denn endlich mal? Aber das ist ja gar nicht eingetreten. Also da muss schon viel passieren, dass die Kurve irgendwann mal wirklich sauer ist, sage ich mal. Ja? Also die sind ja nicht... Ist doch so, oder? Also, das ist ja nicht so nach einer Niederlage gegen Schalke oder weiß ich, da sagt doch keiner, wird doch keine Mannschaft ausgepfiffen. Aber wenn du, weiß ich nicht, fast saisonübergreifend 80% beschissene Spiele siehst, dann ist halt irgendwann auch mal der Geduldsfaden gerissen. Und es hat ja jetzt auch im Fall Fee ewig gedauert, bis die Stimmung gekippt ist. Klar, im Eintracht-Forum oder so, da war das aber so wirklich merklich für ihn, dass ihm der Gegenwind entgegenkam. Das war ja relativ kurzfristig jetzt, erst in den letzten zwei Spielen, würde ich sagen. Ne? Man muss aber auch dazu sagen, dass die Menschen, die pfeifen, trotzdem die Woche drauf sich wieder in den Zug, ja, in den Bus, ins Auto setzen, 5 Stunden nach Berlin fahren, nicht um zu pfeifen, sondern um die Mannschaft wieder anzufeuern. Ja, also das ist es ja. Genau. Ja. Ja. Naja. Gut, ja. Jetzt lasst uns mal das ganze Thema Fee abhaken. Ich glaube, das ist jetzt wirklich letztendlich Geschichte. Im dritten Anlauf werden sie da in keinster Form mehr nehmen. Und jetzt ist der Neue da. Es war eine lange Liste und Niko Kovac ist es jetzt geworden und der passt ja jetzt irgendwie so überhaupt nicht in das klassische Trainerschema von einem Bruchhagen. Mhm. Kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Bruchhagen da nicht mehr gefragt wurde. Würde ich jetzt mal so sagen. Also keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall auch, ich bin ziemlich überrascht, eine sehr mutige Entscheidung. Und letztendlich kann ich auch ganz ehrlich den Kovac nicht so richtig als Trainer beurteilen. Ich habe die Pressekonferenz gesehen und so als Spieler und Typ kennt man ihn vielleicht so ein bisschen. Ich finde, da hat er eine sehr gute Ausstrahlung gehabt, sehr positiv auf mich gewirkt. Ich habe gedacht, ja, das ist einer, wenn er dann auch zusammen mit seinem Bruder da kommt, der auch, glaube ich, die nötige Autorität hat. Das wäre sowas, was ich beim Keller, den ich eigentlich auch cool gefunden hätte, aber mir so ein bisschen Sorge gehabt hätte, dass der gerade, wenn ich, wie das, was ich gerade gesagt habe, mit Russ und der Mannschaft, die ja mit bei den Schaf schon mehr oder weniger halt offensichtlich abgesägt haben, also da muss schon jemand sein, der auch direkt Respekt hat, also vor dem die Spieler Respekt haben. Mhm. Das ist, glaube ich, gegeben. Was der jetzt taktisch drauf hat, welche Systeme der kann, ob der denen jetzt beibringen kann, besser Fußball zu spielen, das weiß ich nicht, aber ich glaube, wenn er es jetzt schafft, wird jeder sagen, geniale Entscheidung. Wenn er es nicht schafft, wird jeder sagen, warum haben sie nicht den oder den geholt? Also ja gut, aber das ist egal, wen du da hinstellst. Also da kannst du wahrscheinlich auch einen Guardiola da hinstellen und wenn der es nicht schafft, dann sagst du auch, was haben sie sich denn da von Käse ausgedacht? Also das ist, kriegst du so oder so. Das System einzuspielen ist ja jetzt auch eigentlich gar nicht mehr drin. Ne? Also müssen wir ja wirklich sagen, die nächsten Spiele, ich bin froh, dass wir jetzt auch den Trainerwechsel noch vor dem Gladbach-Spiel gemacht haben. Das ist ein Spiel, da holst du wahrscheinlich eh nichts, mal ehrlich, oder? Auch also hätte da Armin Fee noch auf der Bank gesessen, hätte mir gedacht, Mann, haben sie wieder eine Woche verloren, ihr Vögel, was bleibt denn ihr hier wieder? Nee, ist wirklich, haben sie wenigstens mal 2 Wochen Zeit, bis sie dann wirklich mal zeigen müssen, was sie können, muss ich wirklich sagen. Auch so motivationstechnisch ist das, denke ich, dann auch wichtig. Ich glaube, das ist dann Hannover, da muss halt wirklich dann was gehen. Du bist halt jetzt absolut in der Situation, natürlich jetzt gegen Gladbach ist es jetzt nicht absolut relevant, da kannst du theoretisch auch mal ein paar Dinge probieren, das ist nicht so dramatisch, aber danach, die Heimspiele müssen gewonnen werden. Wir müssen wirklich uns vergegenwärtigen, wir haben noch Spiele, die gegen direkte Konkurrenten sind und die müssen jetzt siegreich gestaltet werden. Das ist Hannover, das ist Hoffenheim, das ist Darmstadt, das ist Bremen und auch Mainz haben wir zu Hause. Ja, und das sind alles Partien, da sind 3 Punkte möglich und wenn du da die Punkte holst, und das ist auch eher eine Motivationssache, dann wirst du hier die Klasse halten und dann werden wir weiterschauen, ja. Aber es ist natürlich jetzt schwierig. Ich glaube, Kovac ist in der Situation, und ich glaube, da wird der Basti gleich noch großartig was zu sagen, allein vom Faktor Motivation, von der Emotionalität, gar keine schlechte Wahl. Bevor Basti da einsteigt, würde ich gerne nochmal auf diesen Punkt mit dass das jetzt so eine überraschende Entscheidung oder so eine ja mutige Entscheidung war. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so eine mutige Entscheidung war. Das habe ich jetzt in sämtlichen Pressedingern, die ich mir heute noch versucht habe, da irgendwie reinzufahren, eigentlich ständig gehört. Ich glaube, es war eher eine notwendige Entscheidung, weil wenn du eben auch zukünftig irgendwie vielleicht da in die Richtung irgendwas machen willst, dann kannst du halt einfach nicht mehr mit einer Trainergeneration arbeiten, die in der Lage waren, Mario Basler irgendwie im Zaum zu halten, weil du hast halt heute einfach ganz andere Mutig Spieler. Für die Eintracht, ne? Mutig für die Eintracht, muss man ja sagen. Ja, gut. Ich meine, diese Entscheidung, dass da mal jemand kommt, der frischen Wind in den Laden bringt, das hast du ja im Prinzip schon nach Fees erster Amtszeit gehofft. Dann kommt ein Schaf, dann geht ein Schaf weg und alle denken, ja, war zwar gar nicht so schlecht vom Punktabschnitt, aber es hat nicht gepasst. Jetzt kommt einer, der hier nochmal frischen Wind bringt. Dann kommt der Fee wieder und du denkst dir einfach nur so, was ist denn hier eigentlich los? Also genau. Und deshalb ist das für die Eintracht ist das ein mutiger Schritt, ne? Für jeden anderen Verein wahrscheinlich schon längst ein selbstverständlicher Schritt. Ja, aber das stimmt. Weil wir sind ja immer ein bisschen hinterher, sage ich mal. Aber genau das ist ja der Punkt, Etienne. Genau das ist der Punkt. Wir haben den größten Fehler eigentlich jetzt mit der Rückholaktion bei Fee gemacht und schon da, ganz ehrlich, was haben wir im Sommer diskutiert? Was haben wir darüber gesprochen? Okay, wer kommt jetzt nach Schaf? Schaf hat irgendwie nicht so richtig funktioniert, trotz der Tatsache, dass er immerhin Neunter geworden ist, ja? Und es hat nicht funktioniert und er ist Neunter geworden und da haben wir schon darüber gesprochen. Wir müssen jetzt hier auch perspektivisch gesehen, Bruchhagen geht nach der Saison. Auch da muss, das ist eine Planstelle, die besetzt werden muss. Da muss sich auch ein Konzept entwickeln, die Eintracht über die nächsten Jahre hinaus tragen kann. Ja, das die Eintracht über die nächsten Jahre hinaus tragen kann. Und dann holst du mit Fee jemanden, wo du am Ende des Tages schon gemerkt hast, es funktioniert nicht wirklich. Ja? Mhm. Und jetzt ist natürlich Niko Kovac eine krasse positive Entwicklung, wenn du mal sagst, der ist außerhalb dieses absoluten 60 Jahre, 5 Jahre plus minus Rasters von Bruchhagen. Ja. Also da fällt er natürlich schon deutlich raus. Ich glaube aber auch gar nicht, dass diese Entscheidung jetzt irgendwie so kurzfristig gefallen ist. Es ist zwar heute in der Pressekonferenz immer gesagt worden, dass er rein zufällig bei diesem Testspiel Dortmund gegen die Eintracht im Winter da war, aber ich glaube, so sehr zufällig war das gar nicht. Das war schon irgendwie so ein bisschen von langer Hand geplant und einfach nur der Zeitpunkt, zu dem es jetzt kam, der war jetzt einfach früher als erwartet. Ich glaube, dass das spätestens im Sommer dann. Also, ich kann ja mal ein bisschen die Gerüchteküche anheizen, aber das ist wirklich auch nicht offiziell. Aber es heißt schon so, ich habe ja hier so ein kleines Fußballformat Bundesliga und da haben wir dann auch schon mal Gäste. Jetzt hatten wir gerade Michael Henke. Und Peter Hüberler war da und so. Also, Peter Neururer war in der Sendung. Das sind dann Leute, mit denen ich dann natürlich nach der Sendung auch über die Eintracht quatsche und so. Und da hört man dann schon immer mal ganz interessante Sachen, auch zum Beispiel über Sydney Sam, was man da so teilweise gehört hat. Aber was da halt auch, zumindest, die sind ja auch nicht alle Experten in Sachen Eintracht, aber die hören halt viel, die sind connected und so. Und da ging wohl schon so der Tenor rum, dass Armin Fee in den Vorstand wechseln soll nach dieser Saison. Und eigentlich wirklich nur diese Saison übergangsweise, um ein bisschen die Wogen zu glätten nach Schaf und dann in den Vorstand gehen soll. Wie das jetzt zusammenpasst damit, dass jetzt irgendwie schon andere angefragt wurden, weiß ich auch nicht, ob dann der Plan irgendwie geändert wurde, aber zumindest erzählt man sich das so. Spätestens jetzt kannst du mit dem Plan nicht mehr aufwarten. Ja, ja, ja. Das Thema ist jetzt endgültig durch. Aber das könnte ein Grund sein, warum auch die so lange gezögert haben, ne? Ja, ja, klar, logisch. Guter Punkt. Aber das ist auch nur Gerüchteküche. Also, ne, das, letztendlich weiß man auch nicht, was die Leute da so erzählen. Aber ich sag nur, was ich gehört habe. Nee. Ja. Ja, lass mich nochmal ganz kurz auf Kovac kommen, denn ja, das ist natürlich immer so ein so eine Personalie, die wir natürlich nicht regelmäßig eigentlich im Blickfeld haben. Ne? Ist ja jetzt in der letzten Zeit nicht in der Bundesliga gewesen. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren das ein oder andere Mal die österreichische Liga verfolgt. Das hängt hauptsächlich damit zusammen, Dennis, du wirst wissen, wir so ein Leid tragen, so, wie soll ich sagen, so ein Laster mit uns rumschleppen und manchmal den SV Mattersburg uns anschauen. Und, ja. Und da gab es schon die ein oder andere Partie mit Red Bull Salzburg. Also man muss halt sagen, als er in der Zeit, als er Co-Trainer unter Moniz war, ja, Moniz hat ja kein wirklich positives Bild in der Bundesliga hinterlassen. Da lief das alles relativ akzeptabel, ist aber in der gerade bei Red Bull ganz schön schlecht im internationalen Geschäft abgelaufen. Also insofern, wie er sich aber jetzt bei als kroatischer Cheftrainer geschlagen hat, da muss ich sagen, habe ich die Spiele fast gar nicht wirklich verfolgt. Aber auch da gibt es ja viel, was man im Internet so eher Negatives liest. Heute habe ich unter anderem gesehen, wurde gesagt, naja, dass man mit Modric und Co. So unattraktiven Fußball hat spielen lassen können oder dass man es geschafft hat, so schlecht Fußball zu spielen, spricht auch eine deutliche Sprache. Aber gut, ganz ehrlich, schönen Fußball wollen wir mit der Eintracht jetzt eh nicht spielen. Wichtig ist, dass es effizient ist. Ne? Also ja, er hat ja heute in der Pressekonferenz auch schon gesagt, dass es ihm jetzt gerade in den nächsten Spielen halt eher jetzt wirklich mal um Einstellung und Kampf und das geht. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, womit du jetzt erstmal da punkten kannst, weil, wie Dennis schon sagte, du kannst jetzt keine neuen Spielsysteme für die nächsten neuen Spiele irgendwie noch einstudieren. Du musst jetzt gucken, was kann der Kader, was ist da, und dann musst du die Jungs halt einfach da durchpeitschen, dass die 90 Minuten halt sich die Lunge aus dem Leib rennen und alles versuchen, was geht. Ja? Also zwei der nächsten drei Spiele sind ja schon, wo du sagst, ach du Schande, wir spielen in Gladbach und in München. Da ist wirklich... Also wenn wir da was holen, wäre es natürlich super über Kampf und was weiß ich. Aber, danach müssen die Spieler einfach dann kommen. Marvin hat es vorhin richtig angesprochen, wenn du gegen die Mannschaften spielst, die mit dir unten stehen wie Hoffenheim oder was dann noch kommt. Das sind dann wirklich die Spiele. Vielleicht ist bis dahin auch tatsächlich ein gewisses, ihr habt es ja schon richtig gesagt, du musst gucken, was ist der Kader. Ein gewisses Spielsystem hatten sie ja wahrscheinlich schon. Man hat es vielleicht nicht immer gesehen. Ein paar Positionen können... auch wahrscheinlich etwas besser besetzt werden mit Spielern von der Bank. Ich bin da eigentlich gar nicht so negativ eingestellt in der Einstellung, sondern ich denke, wir brauchen ein paar Spiele. Man muss dem Trainer natürlich auch ein paar Spiele zugestehen. Kannst jetzt nicht wieder sagen, oh mein Gott, jetzt haben wir aus drei Spielen nur drei Punkte geholt oder nur einen Punkt in der Katastrophal. Ich hoffe ja zumindest, dass wir mindestens einen Punkt gegen Hannover holen. Aber dann kannst du auch nicht sagen, ich will gewinnen, Dennis! Leute, jetzt haltet mal einen Ball flach. Also ich bin schon froh, wenn wir den Abstand da zumindest gleich erhalten. Also es ist wirklich, Das stimmt. Ja. Also Hannover musste ja vorher erstmal irgendwie an so ein Atmungsgerät hängen, dass die überhaupt irgendwie halbwegs lebend auf den Platz kommen. Ich merke schon, der Dennis hat Baldrian getrunken. Ja, also so, das ist, mit was für einer Kontenance der hier austickt regelmäßig, das ist echt nicht mehr auszuhalten. Aber ich mag Dennis Einsatz, dass es darum geht, erstmal die Sache, du musst ihm auf jeden Fall, hallo, der hat jetzt die restliche Saison Zeit, damit was zu reißen, und wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Ja, ich finde interessant ja auch, dass er nur einen Erstliga-Vertrag hat. Was sagt ihr dazu? Findet ihr das gut? Oder hättet ihr euch gewünscht, dass wir mit ihm im Zweifel auch in die Zweitliga gehen? Wir müssen das Stadion erstmal wieder aufbauen. Ja, erstens das Stadion aufbauen. So vielleicht baust du dann lieber gleich ein ganz neues. Da ist wenigstens die Stadionmiete, da hast du die Problematik nicht mehr. Ja. Aber natürlich, definitiv. Also das ist ganz klar. Aber ich denke, darauf haben wir in den letzten Wochen ja schon deutlich hingewiesen, dass dass die Kacke dann wirklich am Dampfen ist mit der Tatsache, dass wir einen neuen Sponsor, den wir eh schon brauchen und so weiter. Ob die Bild-Zeitungs-Analyse mit circa 70 Millionen, die uns dann fehlen würden. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, da wurde auch ein bisschen Zahlen geschubst. Ja, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall, es ist eine beträchtliche Menge. Und im Endeffekt, ich muss sagen, Kovac war nicht meine 1A-Lösung. Ja, ich hatte mir andere Dinge erhofft. Also das hatte ich ja zuvor auch schon mal gesagt. Eigentlich ganz ehrlich hätte ich vor der Winterpause hätte ich versucht, Gerd-Jan Verbeek zu bekommen. Ja, weil in der Winterpause hättest du die Möglichkeit gehabt, noch an einigen Stellschrauben zu drehen und auch vielleicht noch jemanden zu kaufen, weil für mich ist Gerd-Jan Verbeek ein richtig guter Trainer. Ich fand jetzt zuletzt auch die Option mit Markus Gisdol allein vom Fachlichen richtig gut, denn er ist definitiv jemand, der weiß, wie er eine Mannschaft einzustellen hat. Mhm. Die Sache Jens Keller Schur, da stimme ich euch mit Keller als Alleinperson komplett zu. Und er muss ja anscheinend auch nicht der absolute Taktikgott sein, aber halt mit der Komponente Schur, der jetzt übrigens, das können wir jetzt auch gleich noch diskutieren, komplett verbrannt scheint, wäre für mich insofern ganz gut gewesen, weil du eine Identifikationsfigur gehabt hättest. Und zusätzlich, wenn wir Keller und Schur denken, hätten wir auch noch darüber sprechen können, wie es im Management aussieht. Denn da ist ja immer noch eine Vakanz. Und die hättest du dann vielleicht mit Horst Held füllen können. Da weiß ich jetzt auch nicht, wie das jetzt aussieht. Also da hättest du ganz zumindest drei Leute gehabt, die sich gegenseitig halt schon mal beschnuppert haben. Ja. Mhm. Aber gut, es ist anders gekommen. Niko Kovac, Co-Trainer sein Brudi, ja, das passt ja ganz gut, ja. Frankfurt Brudi, Niko und Robby. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ey. Tauschen die dann eigentlich auch den Torwarttrainer aus oder bleibt das unser allseits geliebter Freund Moppes? Der wird ausgetauscht, der wird anscheinend schon entlassen und das ist eine Personalie, die ich jetzt gar nicht so dramatisch finde, wobei wir ja sagen müssen, ja gut, ich habe ja so eine persönliche Fehde mit Moppes Petzen, senkt anscheinend, aber man muss ja sagen, die Torhüter, also ein Radetzky hat sich wunderbar in diese Saison entwickelt. Ich weiß nicht, ob er das trotz oder wegen Moppes Petz, ja, ich würde eher fast sagen trotz, aber das heißt, da wird jetzt auch wieder eine Stelle frei, die muss auch erstmal wieder besetzt werden. Wer da jetzt Torwarttrainer ist, da weiß ich aktuell noch nichts oder seid ihr da schlauer? Nee, sonst würde ich ja nicht fragen. Und was ist mit wie heißt der? Der Kodolski? Nee, der leichte. Kolozai. Ja. Genau, ja. Fitnesstrainer, ja. Das ist eine gute Frage, weil der hatte es ja auch schon, glaube ich, der war ja auch unter Schaf dann zwischenzeitlich auch schon da. Und naja, gut, also Fitness kann die Eintracht immer gebrauchen, ja. Also ich hoffe nicht, dass sie das wegrationalisieren. Ich glaube, das würde dann ähnlich bleiben wie der gute junge Herr Daum, der ja weiterhin auch seine Videos da macht. Ja gut, ich kann es jetzt ja auch nicht die komplette Mannschaft einmal irgendwie wechseln. Da muss er ja auch Leute Sinn haben. Also das ist... Was ich sehr schade finde an dieser Stelle, ne? Was ist die Summe, die da irgendwie kommen muss? Also das... Nein, ich will jetzt einen Betrag hören. Wie viel? Ja, ich bin auch so ein bisschen überfahren, ja, aber als ich, gut, also ich glaube, das steht noch zur Verhandlung, da müssen wir sehen, wie das weiterläuft. Ich würde bei dem Punkt, den Dennis vorhin gerne erwähnt hat, noch mal kurz einsetzen mit den Spielen gegen Gladbach und Bayern. Ich glaube schon, dass da durchaus was drin ist, weil unser Hauptproblem ist ja eigentlich im Moment, dass wir zu verkopft sind und die Einstellung nicht haben. Und gerade in den Spielen, wo sowieso keiner irgendwie was von dir erwartet, wenn du es da schaffst, den Spieler das einfach einzutrichtern und diese Blockaden in dem Kopf einfach rauszukriegen, ich glaube, dann kannst du da eher überraschen, als wenn du jetzt gegen Hannover spielst, weil da bist du Favorit, da stehst du einfach unter Druck. Aber gegen Bayern nochmal einen Punkt holen? Warum nicht? Ja, Haben wir ja in der Hinserie ja schon geschafft. Aber das sind die Sachen, die brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich glaube, wenn wir diese Spiele, die wir schon genannt haben, hier Hoffenheim und Hannover und Darmstadt, wenn wir die gewinnen, dann brauchen wir gar nicht über Bayern oder Gladbach. Das ist dann Bonus, sage ich mal. Genau. Wenn wir gegen diese direkten Konkurrenten alles geben dann und da 3 Punkte holen, dann schaffen wir den Klassenerhalt. Also ich will lieber 3 Punkte gegen Hannover als 1 Punkt. Von mir aus können die uns 8-0 abschießen bei den Bayern. Ja, aber gegen die direkte Konkurrenz, da zählt. Genau, und das ist ja genau der Punkt, denn es wird ja jetzt symptomatisch, was heißt symptomatisch, das ist das falsche Wort, es zeigt sich jetzt, ob Niko Kovac dieses Phlegma, was die Eintracht in den letzten Jahren hatte, gegen in besonders wichtigen Partien besonders schlecht auszusehen, ob er das jetzt umkehren kann. Ich will jetzt nicht zu weit wieder sogar in die Zweitliga-Zeit zurück, aber es wird sich jetzt zeigen, ob Niko Kovac in der Lage ist, die Mannschaft so zu motivieren, dass wichtige Spiele, nicht nur weil Abstieg, sondern auch wegen Prestige, Darmstadt und so weiter und so fort. Jetzt, wenn er das jetzt schafft, dann ist mir das auch egal, ob wir jetzt halt 0-3 gegen Bayern irgendwie verlieren, aber vielleicht kann er da auch noch was reißen. Also das wird wirklich wichtig sein zu sehen, dass wir jetzt die Cracker-Spiele, die ganz, ganz wichtigen Dinge jetzt wirklich gewinnen, weil das ist eine Killer-Mentalität, die der Eintracht in der letzten Zeit absolut gefehlt hat und die uns überhaupt in diese Situation mit hineingebracht hat. Ich bin ja so gespannt, wie die Aufstellung sein wird am Samstag. Also ich kann es überhaupt nicht glauben. Stellt euch mal vor, Hasebe auf rechts wieder und weiß nicht, und Chip da links außen. Ja, das ist genau das Gleiche. Dann kann er direkt wieder gehen. Also. Das ist interessant, ey. Nee, dann merkt man einfach, dass wir keine Ahnung haben. Ich weiß genau, was du meinst. Ey, ich hab lange Zeit Basketball gespielt, da hatte ich einen jugoslawischen Trainer und das war genau, wie du es sagst. Ne? Also wirklich diese Metaphern und weiß ich nicht, und wir ficken die jetzt und die Nutten und weiß ich, also wirklich so richtig derbe Gossensprache eigentlich, aber also du warst einfach aufgepeitscht, du warst richtig aggressiv bis unter einen Haaransatz und ich weiß jetzt nicht, wie assig der in der Kabine redet oder so, aber ich glaube schon, dass der eine Ansprache hat, die da fruchten kann und das muss auch eigentlich genau der Grund sein, warum sie ihn ausgewählt haben. Ich glaube auch nicht, ich glaube, dass es taktisch oder weiß ich nicht, so vom Fußballlehrer her bessere Trainer gegeben hätte, aber irgendeiner hat es ja auch geschrieben, es ist wie so ein junger Daumen, Irgendwie, weil ich meine, Christoph Daum, der tut mir fast schon ein bisschen leid, ne? Der hat es nicht geschafft. Allerdings, wenn der Gegas da seinen Fuß reinhält bei den Bayern, dann schafft er's und dann feiert jeder Christoph Daum. Ja, und wäre er 3 Spieltage früher gekommen, hätte er es vielleicht auch geschafft. Also wenn man sagt, das ist ein junger Daum, dann will ich nur damit sagen, dass ich das nicht als Beleidigung meine, sondern dieses Motivieren und dieses Aufpeitschen und die Leidenschaft wecken und die bei den Eiern packen. Ich glaube, das ist wirklich das, was dieser Mannschaft gut tut und was der fehlt. Und deshalb bin ich nach wie vor auch eigentlich ganz zufrieden mit. Also so stelle ich mir vor, wir werden es dann am Ende natürlich sehen. Aber wenn ich sehe, dass ein Armin fehlt, beim letzten Spiel da irgendwie 1,5 Stunden Eier schaukelt, auf der Bank sitzt, ja, und jedes Mal blutet mir das Herz, wenn ich einen anderen Trainer sehe, der da am Rand Gas gibt und seine Spieler anpeitscht und die anschreit und sagt, geh nach da. Und du siehst einen Fee, der da sitzt und irgendwie wie so ein frustrierter, weiß ich nicht was. Und dann denke ich mir, ey, das kann nicht wahr sein. Also insofern denke ich, ist das nicht die schlechteste Wahl. Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es genauso ist, dass er zumindest die Spieler dahingehend bewegen kann, dass hier, was du gemeint hast, das Glück auch vielleicht ein bisschen mehr erzwungen wird. Ne? Also das denke ich ganz klar. Und die Leute müssen ihre Bockwürstchen endlich mal wegpacken hier. Denn wenn ich das schon so höre, hier nicht zu viel nachdenken, was ihr vorhin gemeint habt oder so, das trifft den Kern ganz gut, dass hier nicht zu viel fachgesimpelt wird, sondern dass auch eine simplere Ansprache benutzt wird, um die Leute richtig zu motivieren. Ich denke, und vor allem das Leistungsprinzip. Also wenn ich das nochmal kurz sagen darf, das ist das, was ich mir am allermeisten erhoffe, ist, dass wieder sowas wie ein Leistungsprinzip Einkehr erhält. Das ist wirklich das, was ich am allerschlimmsten unter Fee fand. Ein Stück weit war das sogar auch unter Schaf so, dass endlich, wenn einer 5, 6, 7 Mal Scheiße spielt, ich finde es ja okay, dass man einen gewissen Kredit hat, wenn man viel geleistet hat, ja. Aber wenn du teilweise über Wochen hinweg scheiß Leistungen ablieferst und immer wieder Stamm spielst und dann hast du Spieler wie ein Kittel, der spielt, der wird eingewechselt, bringt richtig frischen Wind auf, Spiel danach sitzt der 90 Minuten auf der Bank, ja. Das gleiche mit einem Gacilovic, da heißt im Wintertrainingslager, da kann sich der Eigner mal ein Beispiel nehmen, plötzlich spielt er noch weniger als in der Vorrunde. Also solche Sachen, die man auch einfach nicht mehr nachvollziehen kann, da sind Alternativen. Also wenn es heißt, die Mannschaft ist zu langsam, nee, das stimmt nicht. Da sitzt ein Kittel, da sitzt ein, weiß ich, Gazzino. Da ist ein Eihan, da ist ein Ignowski, also Ignowski, da sind schon Spieler, die laufen, man muss sie halt nur auch mal einsetzen. Ja? Auf jeden Fall. Nee, nein. Und das ist, und du kannst eigentlich, also sorry, so viel weiß jeder, der die Eintracht sieht. Gib dem Jagba doch auch mal 2, 3 Spiele am Stück und nicht nur 10 Minuten. Klar ist der Vogel wild, der hat aber, reißt aber auch nach vorne mal irgendwas. Und schlechter, genau, als der Oczipka das gemacht hat in letzter Zeit, kann es ja eigentlich nicht mehr gehen. Ja? Also das ist das, was ich nicht verstehe. Dieses Leistungsprinzip muss zurückkehren, dass wenn du scheiße spielst, dann landest du auf der Bank und dann kriegt ein anderer eine Chance. Und genau das ist ja auch das zwingend Notwendige. Wie du gesagt hast, Oczipka ist seit diese, ich weiß nicht, ob ich den in der Saison schon mal über 2 Spiele habe konstant spielen sehen. Ja. Über Aigner müssen wir das, tut mir ja im Herzen weh. Mir tut es weh, dass ein Aigner momentan überhaupt nicht an sein Leistungsniveau rankommt. Aber es ist de facto nicht der Fall. Also, ich hab irgendwelche Spieler, die zumindest motiviert sind und die werden dann vielleicht wirklich mal ihre Chance nutzen und sie definitiv bekommen. Das denke ich auch, dass Kovac definitiv der Richtige ist, der sagt, okay, Leistung nicht gezeigt, neuer rein. Weil, und das ist auch genau das der Punkt. Und das ist noch der ein weiterer Punkt. Sorry, wenn ich das jetzt noch gerade anführen will. Denn er hat nicht diese Verbandelung, die ich jetzt zuletzt mit Fee und den seinen Mitspielern gesehen habe, wo jeder gesagt hat, oh, ich finde es schade, dass er weg ist. Ja, das macht der Fee vielleicht aber auch ein bisschen unflexibel, wenn es um die Aufstellung geht. Mhm. Das ist bei Kovac überhaupt nicht der Fall. Dem ist, kann das jetzt relativ scheißegal sein. Du meinst, dass der Fee so ein bisschen befangen ist, weil er schon so eine gewisse persönliche Beziehung hatte zu den Spielern? Definitiv. Ja. Ja, ja, das wurde bei Meier nachgesagt. Bei Meier hat es ja noch komischere Blüten teilweise getrieben. Und dann bei Russ war das ja anscheinend auch ähnlich. Ja? Also wenn du jetzt hörst, dass es halt so viele bedauern, dann kann man sagen, okay, guck mal, das Band hat gestimmt. Aber auf der anderen Seite ist es gar nicht so weit, liegt es gar nicht so fern, dementsprechend auszulegen, dass er Probleme hatte, Leute dann halt rauszunehmen. Und ich glaube, Kovac ist da komplett unbefangen und kann einfach sehen, wer zeigt Leistung, wen stelle ich auf. Ja. Genau. Eigentlich ja noch schlimmer, weil er hat es ja ausprobiert und es war ganz gut und trotzdem durften die nicht an. Das ist ja noch schlimmer. Mm. Ja. Also, ja, ich meine, 40.000 gegen Ingolstadt waren auch da schon ein bisschen zu wenig, ne? Also, das muss man dann auch sagen, ja, das stimmt ja, stimme ich dir vollkommen zu. Da muss dann auch wieder das ganze Stadion voll werden, auf jeden Fall. Kovac tut natürlich gut daran, wenn er solche Aussagen tätigt. Natürlich sind das Phrasen, aber du weißt ja, in der letzten Zeit hat sich Fehl durchaus differenziert bis negativ geäußert. Das hat der negativen Stimmung auch noch zu der negativen Stimmung noch beigetragen, ne? Also insofern, jetzt muss es wirklich so sein, dass alle wieder ins Boot geholt werden. Und das heißt, du hast jetzt noch ein paar verbleibende Spiele, die müssen gemeinschaftlich, gibt es nur noch ein Ziel und das heißt Klassenhalt und nichts mehr. Und danach wird abgerechnet, danach schauen wir, ob die Eintracht die Klasse gehalten hat. Und wenn ja, wie es dann in der nächsten Saison weitergeht. Aber das ist jetzt der einzige Fokus, keine Nebenkriegsschauplätze. Das heißt übrigens auch keine Nebenkriegsschauplätze mehr auf Vorstandsebene. Das ist auch so ein Punkt, dass die ganzen letzten Tage, wo unglaublich viele potenzielle Nachfolger von Bruchhagen selbstständig abgesagt haben, ist ein Ding der Unmöglichkeit, ist maximal unprofessionell. Und da muss auch die Eintracht dafür sorgen, dass sowas nicht noch weiter passiert. Denn es sorgt zusätzlich für Unruhe, wenn Hinz und Kunz mittlerweile absagen, dass ja, nee, ich habe mit ihnen gesprochen und das ist okay, aber ich will eigentlich nicht. Also wie Nährlinger zuletzt und Metzelder hat das ja ganz stilvoll gemacht, aber trotzdem, solche Sachen müssen nicht nach außen dringen. Die Vorstandsvorsitzendenposition ist eine wichtige und da hoffe ich, dass das jetzt mal gedeckelt geklärt wird. Was ich noch ganz kurz sagen wollte, wir müssen hier, das ist ja eine Live-Sendung, also können wir auch mal ein paar Sachen korrigieren. Moppespetz wurde anscheinend nicht entlassen. Kolozai trainiert ebenfalls weiter wird ebenfalls zum weiteren Stab angehören. Das ist anscheinend die letzte Meldung. Bei Okay. Moppespetz hatte ich mehrere Sachen gelesen, aber wenn ich jetzt hier bei Twitter nochmal genau nachschaue, das wurde uns eben ja auch rein retweetet, mehr oder weniger, dass Petz anscheinend immer noch Torwarttrainer ist. Naja, wollen wir es so belassen. Was für Kovac natürlich jetzt bald auch von Vorteil ist, dass jetzt Castaños bald wiederkommt. Der hat jetzt, glaube ich, die letzten Tage zum ersten Mal wieder voll trainiert. Auch gut ist Reinhard, das, und glaube das ich, auch bald. Reinhards auch. Also das heißt, so einige Leute, die durchaus Potenzial haben, die Mannschaft endlich wieder zu verstärken, kommen wieder. Und was auch gut ist, in 2 Wochen ist Länderspielpause. Das gibt Kovac vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Zeit, Ruhe in den Laden zu bringen. Ich glaube, Nach Hannover. Nach Hannover nach müsste es Hannover. sein, ja. Ja. Auf jeden Fall. Was ist denn dann jetzt unsere Erwartung für das Wochenende in Gladbach? Stendera fällt verletzt aus, Meier Zambrano weiterhin fraglich. Heute waren Injowski, Gacinovic, Kittel, Rus und Radetzky auch entweder nicht beim Training oder haben früher aufgehört. Ist eine Menge, ey. Alter Schwede. Ja. Das ist definitiv problematisch. Also, ich denke aber, dass auf jeden Fall Radetzky und auch Zambrano, also die werden am Wochenende auf dem Platz stehen. Ja, die Ich werden habe. sich da durchbeißen. Also bei denen mache ich mir noch am wenigsten irgendwie Sorgen. Ja, aber. Ja, wir müssen. Auf jeden Fall. Warum auch nicht? Also ich denke, Ayan, das ist halt auch der Vorteil, dass jetzt die Karten für einige Spieler komplett neu gemischt werden und Ayan will sich eigentlich noch beweisen in der Zeit, in der er leihweise bei der Eintracht ist. Go for it. Ja. Gerne auch einen Waldschmidt würde ich auch gerne sehen, muss ich wirklich sagen. War wirklich in Ordnung. Also ich muss ehrlich sagen... Was ist denn mit Meier? Ist der fit oder nicht? Oder weiß man da schon was? Ich glaube, es ist immer noch so Wackelkandidat, also Tendenz eher zu Nein als zu Ja. Mhm. Ich würde fast sogar davon ausgehen, dass der erst nach der Länderspielpause wirklich wieder zurückkommt. Mhm. Ja. Du musst damit umgehen. Und du hast ja trotzdem offensive Spiele, also wie gesagt, Fabian hat die letzten Spiele ordentlich gespielt. Gebt dem hier Enes Benatira, da gehe ich definitiv mit dir konform. Basti, der wird seine Chance bekommen, ja, wenn das schon so herausgehoben wird. Ich wage ehrlich gesagt gar keine Prognose für die Aufstellung, weil das ist eine absolute Wundertüte unter Kovac. Ja. Ich hoffe nur, dass im Defensivbereich alle Leute fit sind, von Regesel, Abraham, Zambrano, und wir gucken mal, was links ist. Links wäre ich nämlich durchaus für die Alternative, die Etienne eben schon angedeutet hat, mit Jagba, denn was Oczipka momentan macht, kann halt auch ehrlich gesagt ein Blinder mit dem Krückstock, ne? Schön, ja. Auf jeden Fall, ja. Hoffentlich. Also zumindest die Personale Seferovic, Waldschmidt, was du eben angedeutet hast, finde ich durchaus interessant. Denn also was man ja aktuell auch wieder so hört, ist, dass über Seferovic nicht wirklich positiv gesprochen wird und dass sein Ego ja immer mehr zum Problem wird. Also da bin ich gespannt. Waldschmidt wäre natürlich die astreine Alternative, die halt aber ungleich weniger torgefährlich ist. Da müssen wir sehen, wie Niko Kovac Seferovic hinbekommt, denn ganz klar ist auch, wenn Seferovic sich wieder darauf konzentriert, was er eigentlich wirklich gut kann, was er zeitweise schon bei der Eintracht gezeigt hat, dann kann er trotzdem Gold wert sein und wirklich eigentlich einen Meier ersetzen. Also ich weiß gar nicht, ob Waldschmidt da jetzt so wenig torgefährlich ist. Also da waren ja gerade jetzt in der zweiten Halbzeit gegen Ingolstadt schon die eine oder andere Chance drin. Also ich glaube, der hat einfach auch einen ganz großen Willen. Bei dem muss er nicht großartig irgendwie irgendwas setzen, sondern der will halt einfach sich beweisen und der will rennen und der will die Tore halt auch machen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja, eben. Ja. Oh, ja. Schockstarre. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Ich glaube, glaub ehrlich ich gesagt, nicht. Das wird wirklich, ja, ich glaube, es wird nicht mehr passieren. Und das ist jetzt eine abgedroschene Phrase, mehr oder weniger, aber ehrlich gesagt kann in der Bundesliga aktuell durchaus viel passieren. Denn guck dir Gladbach an, die sind in der Defensive nicht richtig gefestigt. Die haben zuletzt, die haben zuletzt mit zwar einer 5er Abwehr 5-4-1 gespielt, ja, aber da wackelt einiges. Natürlich ist Wolfsburg zuletzt ganz gut drauf gewesen, aber die sind unter André Schubert nicht so gefestigt, als dass du die nicht irgendwie knacken könntest an einem guten Tag. Und wenn da was geht, dann wäre es super und dann nimmst du irgendwas mit. Und wenn nicht, ist auch kein Drama, aber die Eintracht kann an dem Tag befreit aufspielen und das könnte theoretisch wirklich ihr zum Vorteil gereichen. Und unmöglich ist es definitiv nicht gegen ein André Schubert trainiertes Mönchengladbach. Und diese Chance musst du jetzt einfach nutzen, du musst positiv das Ganze angehen, denn Positivität, auch wenn es manchmal angesichts der tabellarischen Situationen manchmal ein bisschen komisch wirkt, ist das Einzige, was uns irgendwie hier weiterbringen kann. Und wir sind auch noch nicht am Ende angelangt. Guck dir Hannover an. Was die momentan fabrizieren, ist noch viel schlimmer. Ja, und wir haben jetzt die Reißleine gezogen und müssen darauf aufbauen, dass es jetzt weitergeht. Denn die Spieler, selbst wenn es Verletzte gibt, sind noch da. Das Ding ist ja, wenn man mal auf die Tabelle guckt, also ich will jetzt auch nicht schon wieder irgendwie von oben träumen oder so, aber wenn du 2 Siege jetzt mal, was für uns ja schon absoluter Luxus wäre, in Folge mal machen würdest, dann bist du ganz schnell wieder auch in Regionen, weiß ich nicht, Platz 10, Platz 11, und dann hast du auch nicht mehr diese Angst im Nacken, die genau. Natürlich, wenn du auf einem Abstiegsplatz bist und so, dann denkst du natürlich auch die ganze Zeit, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber rein von den Punkten kannst du auch noch einen Köln und einen HSV oder was weiß ich, kannst du dann noch mit reinreißen, wenn du jetzt mal einigermaßen gute Serie hinlegst. Also es ist, ich glaube, was wichtig ist bei der Eintracht, ist, dass die diese Angst rauskriegen, gerade im eigenen Stadion. Die haben ja immer einen Schiss. Du kannst das ja richtig spüren. Also wann haben wir das letzte Mal 90 Minuten gesehen, wo die mal wirklich komplett 90 Minuten voll bei der Sache waren und so auch also komplett gut aufgetreten sind. Es sind immer 45 Minuten sind in der Regel immer verschenkt, weil sie immer irgendwie aufgerüttelt werden müssen. Und das nervt, dass die einfach mal von Anfang an dastehen und 90 Minuten Vollgas geben und dann können sie auch von mir aus mal verlieren. Aber diese 40 Minuten, oh, wir haben ja die erste halbe Stunde nicht schlecht gespielt, aber die letzten 15 Minuten waren ja ganz okay. Man leckt mich am Arsch. Wie wär's mal mit 90 Minuten? Ja, und hast völlig recht, ja. Das ist aber richtig, alles richtig. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, du siehst es ja auch spielerisch manchmal, du siehst Lücken und Räume, du siehst zum Beispiel gerade einen Marco Fabian, der neu da ist, ja, der noch keinen Schiss hat, der ist da, der fordert den Ball, der sieht, hier sind 6-7 Meter zwischen uns, ich bin frei, und dann wird er angeguckt von seinem Spieler und dann gibt es den Pass zurück oder nach außen, wo du denkst, da war doch die Gasse, spiel doch den Ball, musst du einfach nur einen festen Pass über 7 Meter spielen, das muss doch machbar sein für einen Profifußballer, wenn du dich den nicht raus, dann kannst du natürlich auch nicht nach vorne spielen. Ja, was? Erinner dich mal an die Situation, wo Alex Meyer, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, wo er links außen quasi den Konter eingeleitet hat, umzingelt von 4 Gegenspielern. Und Schalke war das. Hilfe suchen, nach oben geguckt, und selbst 10 Minuten später war noch keiner über die Mittellinie gegangen. Ja, das war gegen Schalke. Ja, gegen Schalke. Ja. Ja, Da hoffe ich aber auch ganz stark auf den Trainer von außen, weil da wurden Federn halt einmal da gesessen, so nach dem Motto, ich habe denen das jetzt erklärt, da müssen die halt jetzt selbst zusehen, wie sie aus dem Mist irgendwie rauskommen. Glaube ich, ist ein Kovac dann derjenige, der halt von der ersten Sekunde an da draußen Dirigenten tuchelartig steht und denen halt die Hilfestellung gibt, die sie halt aber auch brauchen, um in diesen Flow irgendwie wieder reinzukommen. Ja, also ruhig wird er definitiv nicht bleiben und ich habe auch die Hoffnung, dass er den Eintracht-Virus, der das spielerische Element regelmäßig zum Erlahmen bringt, ja, und der jeden irgendwo mit in die Mittelmäßigkeit zieht, dass er den auch nicht hat. Also wie gesagt, bei Fabian sieht man ja das noch, der ist noch jung dabei, der hat noch diesen, der ist noch davon noch nicht besessen von diesem, ja, von diesem Phlegma. Hoffen wir, dass er das irgendwie rumreißen kann, denn wirklich, wie ihr vorhin gesagt habt, das letzte Spiel, was die Eintracht wirklich dominant gestaltet hat, war am vierten Spieltag gegen Köln, das war 6:2. Alles, was danach kam, war maximal Stückwerk von 45 Minuten. Ja. Naja. Ja. Mhm. Genau. Richtig. Und danach ging es ja richtig runter mit Ingolstadt, mit der 1:5-Klatsche gegen Gladbach und dann halt wirklich die emotionalen Cracker, die wirklich dramatisch waren, ehrlich gesagt. Also Mainz war schon auswärts richtig blöd, dass wir es verloren haben. Und dann eine Woche später gegen Darmstadt, das hat das Fass halt hier fast zum Überlaufen gebracht. Naja, gut. Also hoffen wir, dass der gute Kovac, ich brauche nicht mehr dieses komische Wortspiel mit die gute Fee verwenden, ja, dass er halt was verändern kann. Aber wir müssen es positiv sehen. Und ich glaube, wenn ich uns jetzt hier beim Reden die ganze Zeit zuhöre, ich bin schon viel positiver als in den letzten Wochen. Hervorragend. Dann genau, dann machen wir jetzt erstmal hier Team-Tipp-Runde und der Herr Marvin darf hoch motiviert anfangen. Ja, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt, wir haben uns ja alle so in Rage geredet, deswegen sage ich 3-1 für die Eintracht, definitiv. Gut, Basti sagt auch 3-1. Dennis? 1-0 für uns. Ich sag 2-1 für uns, Etienne? Da bin ich ja pessimistisch hier, ich sag 2-2 und damit wäre ich hochzufrieden. Auf jeden Fall. Ach, nee, also, das unterschreiben wir alle. 2-2 ja. Definitiv nicht. Also wenn der Radetzky 2 Tore fängt, ich glaube, da rennt Kovac persönlich aufs Feld und gibt dem eine Backpfeife, damit er das dann wieder hinkriegt. Also nee. Ich glaube, das macht der Radetzky ja von alleine. Der ist schon motiviert. Also wenn ich da schon sehe, wie der manchmal rumpöbelt, also das gefällt mir schon ganz gut. Ja. Aber gut. Mhm. War das nicht bei Ingolstadt am Wochenende der Spieler, der mit dem Gelb-Rot beim Runtergehen quasi sich selbst die Backpfeife gegeben hat? Keine Ahnung. Nee, ich meine, es wäre einer von Ingolstadt gewesen. Ja genau, der hat auch im Gelb-Rot kassiert in der 70. oder irgendwas und ist im Runtergehen, hat er sich selbst eine Backpfeife verpasst und hat dem Motto, was habe ich da für einen Mist gebaut. Ja. Ich glaube, da gibt es eine lange Liste, die, also wenn Niko Kovac bleibt, hat er glaube ich eine lange Liste von Spielern, die er da gerne irgendwie sehen würde. Mal gucken. Da geht was. Ich habe ein bisschen Angst, dass im Sommer nicht so viel Kohle da ist, weil die jetzt im Winter wieder ausgegeben haben. Wird man mal sehen, ob da was geht. Und dann eventuell muss noch der Bruno Hübner abgefunden werden. Ja, ja, ja. Ja, das ist definitiv noch ein Punkt, der nochmal besprochen werden muss. Also Hübner ist jetzt, kannst du nicht komplett aus der Verantwortung nehmen. Das wird im Sommer definitiv interessant. Also übrigens sah der Gäste heute für mich in der Pressekonferenz, meine Güte, der sah mitgenommen aus und hat fahrig gewirkt. Also aber, je nachdem, wie viel Geld die Eintracht zur Verfügung hat, das müssen wir sehen. Aber es hängt auch damit zusammen, welche Arbeit jetzt vom Sportvorstand und auch von den Verantwortlichen gemacht wird, weil es muss jetzt ein neuer Sponsor her, die Fiat, ist nach der Saison hier weg. Ja, aber du kannst vielleicht kann man auch irgendwie, ich will nicht, dass ich das will, aber vielleicht verticken wir noch irgendeinen auf die Insel oder so und ja. Dann ist auch wieder was da, also. Seferovic, das ist auch vielleicht eine Sache. In Zambrano kriegst du vielleicht 8 oder 10, aber ich glaube, Seferovic nach der Saison ist der Markt wird echt arg runter, ey. Aber genau. Ja, gut, das stimmt. Ja. Erstens das, und du weißt nicht, wie er jetzt unter Kovac Gas geben könnte. Also die emotionale Barriere zwischen Fee und Seferovic ist jetzt in dem Maße nicht mehr gegeben. Vielleicht kriegt ihn Kovac hin, vielleicht macht er noch 5 Tore. Und wenn selbst Wagner 10 Millionen Angebote bekommt, ja, dann sollten wir da doch auch irgendwas hinbekommen. Aber wenn der jetzt wieder abgeht unter Kovac, dann will ich ihn auch nicht verkaufen im Sommer. Ja. So sieht's aus, genau. Ich merke schon, es ist alles eine Krux, aber wir haben ja jetzt Auf jeden Fall, ey. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Aber es ist auch eine Riesenchance, ne? Dass endlich mal irgendwie was passiert. Auf jeden Fall. Das ist. Ja. Ja. Und jetzt haben wir ja Kovac, ja, vielleicht bringt er oder den einen oder anderen Kroatischen als ehemaliger Nationaltrainer, vielleicht zieht er die Kroaten-Community vielleicht mehr nach Frankfurt, ja, vielleicht kommt Croatia Airlines und will Sponsor der Eintracht werden, ja, ich meine, alles möglich, das wäre mit Jens Keller wahrscheinlich nicht so möglich gewesen, dem hätten wir wahrscheinlich irgendwie eine Regionalbahn oder so, was weiß ich, hier die 4 aus Hessen, das wäre der maximal mögliche Sponsor gewesen. Die Oberhessenbahn. Ja, also, ja, jetzt ist aber gut. Ja, also du musst sehen, es gibt Mittel und Wege, die müssen nur ausgeschöpft werden, ja. Ja. Mhm. Ja, definitiv. Naja, genau. Aber was ich ganz interessant finde, ist ja auch, wenn man sich so anguckt, die haben zwar jetzt abgesagt, so ein Metzelder, guten Nährlinger wäre jetzt, weiß ich nicht, finde ich schon ein bisschen komisch, aber Christoph Metzelder, das heißt, der Verein denkt ja zumindest schon mal in Richtung die. Ja, weiß ich nicht. Also ein so junger Typ, der auf jeden Fall ein smarter Typ ist, der sicherlich auch seinen Kopf hat, der sich nicht irgendwie auf der Nase rumtanzen lässt, würde ich jetzt mal sagen. Also das geht schon in eine Richtung, die mir eigentlich so ganz gut gefällt. Jetzt haben sie den nicht gekriegt, aber es spricht ja auch so dafür, dass auch bei der Eintracht irgendwo der Wunsch nach irgendeiner, weiß ich nicht, Neuerfindung oder so da ist. Ne? Also das gibt mir zumindest Hoffnung so. Stimme ich dir vollkommen zu. Ich gehe fest davon aus, dass wir einen Eintracht-Podcast gehört haben, wo wir das vor einem Jahr schon gesagt haben. Nein, Spaß. Sorry. Nein, ja, tut mir leid. Aber musste mal sein, ja, weil wirklich, das haben wir echt, mit Zelda haben wir echt vor einem Jahr hier schon reingebracht, ja. Und das wäre eine tolle Lösung gewesen, weil er halt auch die Verbindung zu Jung von Matt hat und einfach neue Gedanken einfach mit reinbringt. Gut, es hat jetzt nicht geklappt. Vielleicht ist es auch gerade in der sportlichen Situation für ihn eine heikle Situation, dann zu so einem Verein zu kommen, wo du halt vieles im Umbruch hast. Aber genau diesen Weg, Etienne, du hast vollkommen recht, muss die Eintracht weitergehen. Muss gedanklich darüber nachdenken. Ja, gedanklich darüber nachdenken. Ja, genau, so, so macht man das heutzutage. Mhm. Ja, muss einfach wirklich darüber nachdenken, nicht in diesen eingefahrenen Muster zu fahren und nicht jetzt irgendjemand zu holen, der irgendwo vom Laster gefallen ist. Ja. Ja, ja, klar. Ja, mal gucken, wer es wird. Jetzt freuen wir uns schon und am Ende wird es dann irgendwie, weiß ich nicht. Ja, also deshalb, wir sind jetzt mega euphorisch, aber ja, ja, klar. Ja. Ich bin nur vorsichtig geworden, weil ihr kennt es. Für mich hat der Schlimmste mit Nellinger abgesagt. Das muss ich wirklich sagen. Es gibt für mich keine schlimmere Option als Nellinger, der nur durch seine überausmäßige Zeit beim FC Bayern überhaupt sich einen Namen gemacht hat. Ja, also ja, nein. Du, ich weiß nicht, wie viel Bockwürstchen und was weiß ich, Würstchen, der vom Hoeneß damals bekommen hat. Ja, aber das weiß ich nicht. Darüber wollte ich auch gar nicht so drüber nachdenken. Aber es gibt Optionen. Du hast vorhin, Basti, du hast vorhin Jens Todt genannt. Also der hat zwar immer so einen alten Herrenschal an, ja, aber fachlich ist der gar nicht so verkehrt. Also das finde ich schon interessant, über Horst Held wird sich nochmal zu unterhalten sein, aber auch da muss relativ bald was passieren, weil die Saison ist nicht mehr so lang und Einarbeitungszeit muss es auch geben, denn es müssen Entscheidungen gefällt werden und ich weiß nicht, und das ist auch ähnlich, geht dahin, was Etienne vorhin gesagt hat, ob wir durch die Abwesenheit eines bisherigen Nachfolgers von Bruchhagen Hübner noch mehr Macht geben wollen, ne? Aber das Ja, das. Aber ja, und positiv, wenn man es abkriegt. Mehr als positiv. Ja, das ist doch ein gutes Abschlusswort. Sehr gut, sehr gut. So. Ja. Das schreit doch für die nächsten neun Spiele quasi nach einem neuen Intro. Dann lass uns jetzt mal weiter durchhangeln. Ich glaube, wir haben jetzt so alles zu Trainer, künftigen Spiel und auch so Metakram erstmal durch. Dann lass uns doch mal zu unseren üblichen zwei letzten Kategorien durchzuhangeln, nämlich einmal den Dummschwätzer der Woche und die Empfehlung. Und wir fangen wie immer mit dem Dummschwätzer der Woche an. Und gewonnen hat letzte Woche mit einem hauchdünnen Vorsprung vor Philipp Lahm in der Tat Sepp Blatter für seine Aussage, er bleibt immer Präsident. Genau. Also Geldprobleme hätten wir dann, glaube ich, keine mehr. So, wen haben wir denn diese Woche auf unserer Kandidatenliste, Herr Basti? Hervorragend. Vielleicht hat Etienne ja noch einen Dummschwätzer der Woche. Oh, ey, das trifft mich jetzt so komplett unvorbereitet hier. also das mit Magath finde ich schon gut, weil vor allen Dingen, er hat ja auch irgendwie gesagt, ja, so 2-3 kann er nachvollziehen. Aber ich meine, klar, also wenn das stimmt, was man so liest, dass der Ben Hatira irgendwie 50.000 kostet oder so, im Monat oder so, dann ist es ja auch ein Schnäppchen, weil der kann ja was, der Bub, ne? Mhm, und genau. Regäsel hat meiner Meinung nach schon gezeigt, dass er auf jeden Fall eine gute Verpflichtung war und ja, noch auf jeden Fall Potenzial hat. Marco Fabian, absolut spielerisch das Beste, was wir seit langem irgendwie hatten. Also das sind schon mal 2,5 von 5, die ganz gut sind. Den Kahn Eihan, den kann man überhaupt nicht einschätzen, weil der durfte ja noch nicht ran. So, wen habe ich jetzt noch vergessen? War's doch, oder? Huschti. Ja. Huschti. Huschti, ja gut. Huschti ist fand ich auch nicht gut, die Verpflichtung. Irgendwie konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Ist für mich so ein typischer Söldner-Typ und in einem hohen Alter in der chinesischen Liga und so. Da hat man sich halt erhofft, dass der mit seinen Standards vielleicht am Ende 3-4 Punkte holt. Das kann ja noch kommen, aber ja, das ist dann ein richtiger Flop vielleicht, der aber wahrscheinlich auch nicht teuer war. Und da sehe ich es wie Basti, also das ist ja absolute Quatsch, wenn ausgerechnet Magath, der irgendwie pro Winterpause 30 Spieler verpflichtet, irgendwie da irgendwas sagt. Aber ansonsten fällt mir jetzt gerade auch nichts ein. Ich hab auch eigentlich gesagt, nur so ein generelles Ding, denn was mir in der letzten Zeit unglaublich negativ auffällt, sind alle ehemaligen Vereinslegenden, also aus der Bundesliga. Jetzt aktuell war es irgendeine Vereinslegende namens Siemens Meyer aus Hannover, die sich immer, wenn es gerade irgendwie schlecht läuft, irgendwie äußern. Ja? Also wenn eine Mannschaft erstmal gerade arbeiten muss, wenn ein Trainer ein paar Wochen da ist, dann wird sich immer wird immer gesagt, ja, mehr erwartet oder anders wäre es besser gelaufen. Also immer so diese notorischen Besserwisser, während eine Mannschaft gerade in einem Prozess drin ist. Das finde ich so nervig in der letzten Zeit. Ja? Und ehrlich gesagt, könntest du auch Basler andauernd nominieren. aber den versuche ich ja momentan abzuschalten. Das ist das Berthold-Syndrom sozusagen. Ja. Aber weißt du, aber das Schlimmste ist, bei der Quatsch, teilweise Quatschrunde beim Doppelpass, ist der Berthold mittlerweile derjenige, bei dem ich öfter mal den Kopf nicke und nicht nur schüttle. Ja, klar, ich meine. Erschreckend genug. Das ist so, der sagt schon manchmal auch Sachen, die stimmen, aber also wenn ich Eintracht funktioniere, ich würde den hassen, ich würde den klatschen, wenn ich den sehe. Ja. Der hat so eine besserwisserische Art von oben, aber halt auch immer erst später, ja, also ja. Ich weiß nicht, das ist so, ja. Er ist ja, ja. Ja, also, naja, gut. Haben wir immerhin fast 3, also wenn wir die ehemaligen Legenden noch dazu nehmen, ja. Ich hab sie mal aufgenommen, aber ich glaube, der Favorit ist da relativ klar abzusehen, also das sollte. Ja, hallo. Also ich glaube ja, im Zweifel nehmen wir einen Haufen Klopapier und machen da was draus. Ja, ja, wir geben das einfach an den örtlichen Kindergarten, die sollen da was basteln, das entspricht dann schon der Qualität. Ja gut, die Gedichte, die musst du bringen, Basti, das ist dir vollkommen klar, dass du hier der Texter bist. Mhm. Ach so, die Nummer, ja. Gut, dann kommen wir mal zu den Empfehlungen. Ich empfehle zum einen den aktuellen Vorcheck-Podcast, eben für diese Trainervergleiche, die ich Finn schon eingeführt hatte, und natürlich die aktuelle Rasenfunk-Folge, weil da ein gewisser Marvin vom Eintracht-Podcast zu Gast ist. Ja, das war sehr nett. Aber er hängt auch mit der kompetenten Zusammenarbeit mit dem Sky-Menschen zusammen. Der Jonas Friedrich ist außerordentlich professionell und wir wissen ja, unser guter Max, der Rasenfunk macht, der Mann, der weiß, wie es läuft. Danke, danke. So. Ist hier aus? Ist hier Schluss oder was? Nee, das ist, wir haben ja noch einmal Glaskuchen auf der Liste. Oh. Nee, tut mir leid. Der Eintrachtkuchen ist der sich vor lauter Schiss ganz unten im Glas versteckt, den du quasi nicht siehst, oder? Ach so, der wird schon beim Angucken schlecht. Also. Das wird mir alles zu absurd, hier langsam Glaskuchen essen. Ja? Also bald treffen wir uns irgendwie, was weiß ich, zum Waffelessen oder irgend sowas, ja. Aber ich merke schon, wir müssen irgendwann mal so einen Eintracht-Podcast grillen machen, irgendwie im Sommer, und dann kannst du auch deinen Glaskuchen mitbringen. Ich glaube, Basti versucht da einfach nur irgendwie einen neuen Trikotsponsor zu organisieren. Super. Und jetzt eins natürlich noch, liebe Fußballfreunde, hört natürlich dem Etienne in der Bundesliga zu, weil das ist ein ganz tolles Format und das sollte man sich auf jeden Fall geben. Dankeschön. Ja, hier, das, also wie gesagt, ich schaue immer ganz gerne zu, wenn der Herr Kunesch da ist. Ja, den mag ich auch, der Ralle. Guter Typ. Auf jeden Fall, super Typ. Und ich kriege immer Ärger, weil von den ganzen Zuschauern, weil ich immer so viel über die Eintracht schwätze. Die sagen immer, hey, das ist nicht die Eintracht-Show und du redest immer nur über die Eintracht. Und ja, aber es ist nun mal das Thema, was mich am meisten beschäftigt, wo ich mich auch am besten auskenne. Und jetzt hatten wir am Montag, hatten wir hier, wie gesagt, Michael Henke zu Gast, der ja noch am Samstag auf der Co-Trainerbank saß. Und das war echt hochinteressant, dann mal aus Sicht eines Gegners sozusagen zu hören, was er so über jetzt die Entlassung denkt und die Stimmung und so weiter. Und das ist echt ganz schön, da irgendwie durch so ein Hobbyprojekt, das ist ja auch ein Hobbyprojekt, also wir haben ja Bundesliga einfach mal da so einen Tisch reingestellt und gesagt, wir labern jetzt einfach mal drauf los. Und dann über Gunesch kommen wir jetzt auch immer mehr an bessere Gäste, sag ich mal. Das ist echt schon geil. Wir haben sogar schon Uka angerufen, beziehungsweise angeschrieben, aber der ist halt momentan in den USA. Aber das wäre geil, wenn das mal klappt. Wenn wir Oka in der Sendung haben, habe ich alles erreicht. Der kommt bestimmt mal. Der kommt bestimmt mal. Der ist ja auch ein sehr kommunikativer Typ, mit dem haben wir auch schon mal geschrieben. Also ich gehe davon aus. Aber sag auf jeden Fall Bescheid. Die Folge ist dann definitiv jetzt schon ein Must-See. Und wie gesagt, ich finde es total geil, was ihr macht. Ich gucke mir das gerne an. Und ich finde, muss ganz ehrlich sagen, ich mag das, dass du so oft über die Eintracht sprichst. Denn das ist für mich ein Grund. Und guck mal, mit Michael Henke, hallo. Ich meine, wenn du überlegst, was der schon alles erreicht hat, was der schon alles gewonnen hat. Alles. Als Co-Trainer. Alles. Ja, Hammer. Ja. Auf jeden Fall. Er ist auch ein echt netter Typ, sympathischer Typ. Und auch Peter Hyballa, muss ich sagen, mit dem schreibe ich mir bei WhatsApp jedes Mal, der weiß immer, der schreibt mir, wenn die Eintracht verloren hat, schreibt er mir was oder so. Den habe ich auch versucht, habe ich schon gesagt, ob sich schon einer bei ihm gemeldet hat. Aber leider nicht. Also das ist ganz geil, dann so Leute zu treffen, die man auch eigentlich nur aus dem Fernsehen kennt, ne, als Fan, und die dann aber irgendwie ganz normal drauf sind und mit einem quatschen und noch auf ein Bierchen danach aus dem Nähkästchen plaudern, das ist schon echt cool, da geht echt so ein kleiner Traum auch in Erfüllung. Ja, und das nimmt eigentlich, und das ist auch das Tolle daran, denn ich will jetzt nicht zu viel über euer schönes Format sprechen, aber was ich halt darin im Endeffekt gut finde, ist die Tatsache, dass du von diesem hochgejazzten Bundesliga-Format, von diesem Millionen-Euro-Produkt eigentlich wieder ein bisschen näher schaffst, dass du wieder eigentlich diesen Bezug zu den handelnden Personen schaffst und dann eigentlich nicht nur Konsument bist, sondern wieder eher in dieses Fan-Dasein gerückt wirst. Finde ich geil. Ja. Und es ist auch echt, das ist dieses Feedback, was wir auch von den ganzen Gästen kriegen, ist, dass die wissen ja, die kennen uns in der Regel überhaupt nicht, ne? Die kommen dann irgendwie dahin, dann kriegen die dieses Schirle-Ding, was wir da gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dieses Schirle-Verarschungsvideo. Ja, genau. Das kennen die dann und da sagen die, ach, das sind die, aha, okay, dann kommen die mal hin, und die sind dann irgendwelche Bundesliga-Profisendungen auf Sky oder Sport 1 gewöhnt, wo die wo es halt ganz anders zugeht. Da sitzt da nicht irgendwie zwei Typen, die einfach frei Schnauze reden und nicht vorher abchecken, was sie fragen dürfen oder nicht, oder sondern einfach fragen, jetzt erzähl doch mal, sag doch mal die Wahrheit, der ist doch auch eine faule Sau oder sowas, ja. Also die genießen das auch mal, in einem Ambiente zu sitzen, was nicht schon so, ja, diese ganzen anderen Fußballmedien, die sind so durchgetaktet über Jahre genau, das ist es hinweg, doch, ja. Ne? Und das ist echt, echt ganz schön, dass man da immer wieder auch einen Zugang zu den findet. Natürlich sagen die trotzdem nur das, was sie auch sagen dürfen, aber es ist irgendwie ganz schön, mal so aus einer Fansicht an die Dinge ranzugehen. Ja. Und wer würde nicht gerne Goleo in seinem Rücken haben, ja? Ja. Wir brauchten irgendwas, was da im Hintergrund steht, ja. Ja. Schick rüber, dann hat er sie nächste Woche an. Okay, alles klar. Ey, auf jeden Fall. Da kriege ich zwar auf jeden Fall den Arsch aufgerissen, aber egal, das boxe ich durch. Spitz. Also ich fände es super. Ich fände es super geil. Können wir gerne mal drüber reden, dass ihr nach Hamburg kommt. Spätestens bei der Klassenhalsfolge dann, ne? Das wäre eine gute Idee. Dann, ja, dann haben wir auch einen guten Grund. Und hier gibt es auch echt in Hamburg, es gibt hier eine Kneipe, die ist echt eine Eintracht-Fan-Kneipe. Die ist auch von einem Frankfurter Besitzer, wird die betrieben. Die ist direkt um die Ecke von wo ich arbeite. Und ich bin oft am Wochenende da und gucke die Spiele live. Und da ist immer Full House und es ist total geil, weil alle da mitgehen. Das sind alles Exil-Frankfurter. Und es ist echt geil und richtig geile Stimmung. Und selbst wenn da irgendwie parallel ein HSV-Spiel oder so läuft, nix, da wird die Eintracht geguckt. Und da gibt's schönen Appleboy und so. Also da würden wir dann hingehen. Ja, genau, von München nach Hamburg. Wir machen ganz Deutschland durch. Sehr gut. Ich freue mich drauf. Grandios. Dann würde ich sagen, freuen wir uns doch erstmal. Ah. Das hat es euch irgendwie angetan, oder? Das ist ein guter. Ich werde nie wieder schlafen können. Und für sowas quatscht er mir in den Versuch, das Outro einzuleiten. Das ist doch echt nicht sehr wahr. Ja, immer diese Kölner, immer diese Kölner. Wer mehr zum Venuskeller und zu allen anderen Dingen erfahren will, der hört sich doch einfach nochmal die letzten Folgen an. Wer das alles durchgeguckt hat, der klickt schön brav bei den Rocket Beans auf die Bundesliga und guckt sich da sämtliche Folgen von Anfang bis Ende nochmal an. Gibt's auch als Podcast übrigens. Genau, die iTunes. Immer ein bisschen spät reinkommen, das ist so das einzige Manko an der Geschichte, aber das stimmt. Das lassen wir jetzt mal beiseite und wer damit fertig ist, der schaltet einfach nächste Woche hier wieder beim Eintracht-Podcast ein, dann mit Folge 216 und auch mit dem aktuellen Dummschwätzer und wer bis dahin viel Zeit hat, der guckt einfach mal bitte in die Links zur Sendung unter eintracht-podcast.de und klickt da auch mal auf die Umfrage und beantwortet uns ein paar Fragen, dass wir einfach auch mal ein bisschen mehr wissen, wer denn die Menschen da draußen sind und die uns so zuhören. Und jetzt sind wir ganz artig und sagen alle Danke an Etienne, dass er sich zu der späten Stunde noch Zeit genommen hat, mit uns hier anderthalb Stunden über diese Eintracht zu reden. Ohne Scheiß, ich hab zu danken. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es war mir eine Ehre und gerne wieder. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Du hast eben eine dauerhafte Einladung, eine Lebenszeiteinladung. Wie gesagt, gerne. Ich meine ich echt ernst. Also ich bin gern regelmäßig auch häufiger mal dabei. Es ist bei mir wegen Arbeitszeiten immer ein bisschen schwierig, also heute hat es gerade so geknappt, weil wir halt auch oft Live-Sendungen abends haben und so weiter. Aber wenn es sich einrichten lässt und Frau und Kind auch einverstanden sind, da muss ich auch manchmal ein Auge drauf werfen. Aber ansonsten gerne, gerne regelmäßig. Es macht mir echt Spaß mit euch. Also wenn ich das Feedback auf Twitter so lese während der Sendung, dann wird das, glaube ich, extrem gefeiert, wenn das etwas ist, was zustande kommt. Ja, cool. Perfekt. Sehr schön. So, dann machen wir den Sack für diese Woche zu. Patsch, patsch, patsch. Sehr gut. Perfekt. Hey, hey, hey,